Ja, ich wäre soweit. Dann warte mal, hole ich mir noch meine Notizen raus. Wieso Notizen? Wieso brauchst du Notizen? Na, einfach noch irgendwie, weil ich mir gedacht habe, ich möchte am Anfang, wenn ich von Dingen erzähle, ein bisschen stringenter reden. Und deswegen habe ich mir die drei Dinge notiert, die ich in dieser Folge erwähnen möchte am Anfang. Aber auch wirklich nur drei? Ja. Ja, mehr bitte nicht. Müssen wir irgendwas erwähnen? Das Übliche. Dass alle Menschen unglaublich nett sind. Denn jetzt das blöde Intro. Gleich vor Gott. Alle Menschen sind nett. Wo ist dieses Drecks-Intro? Es ist eingebettet zwischen zwei Dudelsack-Lieder. So, da muss man ja auch erstmal drauf kommen in der Sortierung. Ja, da musst du auch erstmal treffen. Ihr Geschichtswissen haben sie aus Videospielen. Ihre Umgangsformen von Reddit und ihren Humor. Ach, reden wir nicht weiter drüber. Sie heißen Philipp, Dominik und Jürgen. Und sie erzählen euch Dinge über die Vergangenheit, die ihr so garantiert noch nie gehört habt. Erklär doch mal, Jürgen. Willkommen bei Ach, dem Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Hallo, hier sitzen sie mal wieder zusammen, die drei Typen, deren Namen schon im Intro vorkommt. Ja, ich bin lernfähig. Oh, wir gehen jetzt nicht dazu, über die Namen nochmal zu sagen. Cool. Ja, vielleicht aber doch. Das ist Fortschritt. Ich bin der Jürgen. Der Fortschritt. Der Dominik. Und der Philipp. Oh, Rückschritt. Aber der Volker hat am Wochenende mich darauf aufmerksam gemacht, dass er uns mal eine Belohnung ausgeschrieben hat. Auf unseren Kopf ausgesetzt. Und aber die Bedingung damals quasi vom Neon-Stunt-Team war, dass du die Regeln nicht mehr erklärst. Und ja, jetzt hat er nach Jahren hat er jetzt quasi, er hat aufgehört, den Podcast zu hören, weil er so genervt hat, dass er immer die Regeln erklärt bekommen hat. Und hat jetzt zum ersten Mal zufällig wieder reingehört, hat gemerkt, dass wir die Regeln gar nicht mehr erklären. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ich erkläre jedes Mal. Und hat quasi jetzt gemeint, jetzt könnten wir ja unsere Belohnungen kriegen. Aber erklärst du sie doch noch? Ich höre da schon nicht mehr. Das ist wie so ein Autobahngeräusch. Ist dir das schon mal aufgefallen, dass ich habe hier angefangen, diese Musikintros zu produzieren. Und in jedem der Musikintros kommt in der Musik irgendwo vor so ein, es gibt mal wieder 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns war. Das ist Philipps Loophole. Das ist jedes Mal, dass es vorkommt. Aber tatsächlich muss ich dir ehrlich sagen, dass dieses GTA Vice City 80er Jahre Synthesizer ist hängen geblieben. Ohne Scheiß. Bei mir auch. Selber. Ohne Scheiß. Ich hätte es echt gerne als MP3. Kriegst du. Schicke ich dir gerne. Mit oder ohne Gelaber? Das, also gerne auch oder. Ja. Ohne. Da mache ich mal meinen Klingelton draus. Weißt du, wo du das runterladen kannst? Bei Apple Podcasts, bei Spotify, in allen Podcast-Verzeichnissen. Nein, tatsächlich Spotify. Ist es selber verdingelt. Ja. Aber ach so, ja. Ich verstehe, was du meinst, aber eine Version ohne das Geräte baue ich dir. Kein Thema. Ich bin auch zurzeit irgendwie musikalisch so ein bisschen völlig hin und weg, dass es Synthwave gibt. Also so dieses, wir machen jetzt Mucke, wie sie in den 80er Jahren so ein bisschen klang. Und das ist irgendwie so voll messy. Es ist schrecklich. Und jetzt kommen auch diese Hosen wieder aus den 80er Jahren. Nee, ja, da habe ich alles überhaupt keinen Bock drauf. Aber dass irgendwie so Musikelemente zitiert werden, das mag vielleicht nostalgisch, verklärt und schwachsinnig sein, aber irgendwie habe ich was für übrig. Ich mag einfach elektronische Musik. Ich soll schöne Grüße ausrichten. Oh, schön. Von wem denn? Nicht an euch. Das war jetzt ein bisschen gemein. An Felix von seiner Schwester. Und, sind wir jetzt im Gruß-Podcast? Und oder soll, ist es so wie bei Nur die Liebe zählt? Oder so? Na, also Felix hat sich das verdient, der hat nämlich das Thema der letzten Folge geliefert. Ah, ja, wenn ihr euch erinnert. Ich weiß nämlich mal wieder nicht mehr, was das letzte Thema war, aber das ist auch bei mir ganz normal. Der Mann mit dem Dudelsack. Ich soll aber auch Grüße von seiner Schwester an den Felix ausrichten. Die haben mir unabhängig voneinander geschrieben und das ist irgendwie verwirrend, aber ich habe es jetzt hiermit erledigt. Aber ich finde es schön. Wir haben 100 Personen getrennt voneinander befragt. Ja, in dem Fall 2. Also, aber Felix hat sich's verdient, einmal mit dem Themenvorschlag und er hat seine Schwester zu unserem Podcast gebracht. Also von daher sei ihm verziehen. Grüße an beide. Dann habe ich noch Post bekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob das was für diesen Podcast ist oder für einen anderen, aber ich glaube, wir müssen das in diesem Rahmen einmal klären, denn du meinst diese Podcast-Folge? Wir haben jemandem Unrecht getan. Oha. Jetzt, der Dominik liest immer so geil. Eine realen Person oder eine, also eine Person aus der Geschichte oder eine Person in echt, die wir irgendwo. In echt. Ja. Wir haben falsch gegendert. Oh, das ist nicht okay. Das ist nicht okay. Jürgen Philipp, eure Hoheit, mit dieser Korrespondenz übersendet Lady Meo Ada von Mesputine. Mesputine, sowohl ein Buch, welches euch inspirierend zu neuen Sujets zugute tragen soll, Auch erhoffe ich zur allgemeinen Unterhaltung ein Rätsel beitragen zu können. Ich versiegelte es, sodass ein zu Dominiks Verteidigung, es ist handgeschrieben. Der gesamten heiligen Trinität, der er ich euch als würdig erachte, gleichsam eines Ritterschlags in Angesichts eures Angesichts, also Jürgen, ganz im Ernst, wenn du es vorher schon mal gelesen hast, dann lest du jetzt. Aber die Kombination aus doch recht verschwurbelt und aber andersrum, sich die Mühe zu machen, handschriftlich mit einem Brief zu schreiben, wann mega. Wer hat das letzte Mal gemacht? Also von daher. Es wird auch tatsächlich, es ist noch ein Spitzengag drin, den möchte ich euch nicht vorenthalten. Wo hast du denn aufgehört? Auch erhoffe ich zur allgemeinen Unterhaltung ein Rätsel beitragen zu können. Ich versiegelte es, sodass ein heiterer Ratespaß der gesamten heiligen Trinität, derer ich euch als würdig erachte, gleichsam eines Ritterschlags im Angesichts eures Angesichts, divin extraordinär können. Ja, das war ein langer Satz. Das Rätsel, das werden wir dann in einer der folgenden Bonusfolgen, das passt jetzt hier vielleicht nicht rein, ich lese aber weiter. Leider kam mir zu Ohren, dass ihr mich fälschlicherweise als Lord Meoata von Mespotine betitelt, dero Titel meiner selbst doch der einer Lady ist. Mein Kriegsminister riet gleich zur Mobilmachung des Militärs und der wehrtüchtigen Bevölkerung, um uns des Frankenlands zu bemächtigen. Doch steht mir heute nicht der Sinn nach Krieg, eher nach Polo. Und so versuche ich mich heute in Diplomatie, rate Ihnen in Zukunft jedoch den Gebrauch des Titels Lady. Sonst gerät das Volk in Aufruhr und ein offener Krieg ist unvermeidlich. Und ihr wisst ja, wie sehr Krieg beim Polospiel stört. Zumindest dem Adel unter euch ist dies wohl bekannt. Der Minister ruft, ich muss zum Polo. Herzallerliebst, eure Lady Meoata von Mespot. Oh, Grüße. Ja, absolut und, fantastisch. Ja, und ich möchte mich entschuldigen für das Stottern vom Dominik. Ja, für das Missgendern. Einmal und für das Falschgendern möchte ich mich auch. Ich weiß nicht, wem es rausgerutscht ist. Aber kann mir gut vorstellen, dass ich es war beim Vorlesen eines Namens von Twitter und dann einfach das falsche Geschlecht zugeordnet. Aber kannst du mich nur mal kurz abholen, wann genau diese Person jetzt weiblich erkannt? Ich glaube, wir haben schon ein, zweimal drüber geredet. Also ich war tatsächlich mal beim Kongress in einem Vortrag von ihr, in einem Workshop zum Thema irgendwie Ultraschall. Also sie ist eine der Mitprogrammierenden bei Ultraschall. Ah, okay, gut, alles klar. Und wir haben sicherlich da an ein oder anderer Stelle mal drüber geredet. Die konkrete Stelle weiß ich tatsächlich auch nicht mehr. Aber ist auf jeden Fall, das ist mal eine Art, uns auf Fehler hinzuweisen. Mit der kann ich wie reden. Wie schön, vielen, vielen Dank dafür. Es war noch ein Buch dabei und einige versiegelte Umschläge, mit denen ich euch demnächst beglücken werde. Ja, toll. Und danke für das, einfach so ein, ich kann mich nur dem anschließen. Ne? Viel Spaß beim Polo. Ja, genau. Viel Spaß beim Polo. Ein äußerst artiges Dankeschön außerdem an all unsere regelmäßigen und einmaligen Spender. Also diesen Monat war es echt krass. Wir sind jetzt tatsächlich fast so weit, dass wir so einen, Break-Even ist schwer bei uns zu betiteln, weil wir nicht alle unsere Ausgaben festgehalten haben. Ich wollte gerade sagen, nein, einfach nein. Aber doch, wenn wir so unsere technische Grundausstattung und die Serverkosten über die Jahre und das ein-, zweimal Flyer drucken und Aufkleber und so, wenn man das alles zusammennimmt, die Bücher, die ich gekauft habe, das schreibe ich ja immer fleißig auf. Ja. Wir sind jetzt fast an dem Punkt, wo man sagen kann, ja, wir sehen Land. Also das heißt, der nächste Meilenstein wäre dann in 10 Jahren die Mikrofone, die insbesondere Jürgen und meine Wenigkeit uns jeweils für uns. Die wir uns unvernünftigerweise gekauft haben. Genau, die dann irgendwann, aber. Da kommen wir nicht mehr hin. Nee. Aber ich möchte mich bedanken, ganz besonders bei Udo. Der hat auf seine Spende den Betreff für anhaltende Großartigkeit hinzugefügt. Oh, finde ich sehr schön. Außerdem an Andreas, Reinhard, Miriam, Sabrina, Matthias, Nicole, Harald. Der ist 52 für die Statistik. Und ganz besonders, vor allem, weil ich sonst immer über diese Spender, die regelmäßig spenden, so hinweggehe und die zusammenfasse, die habe ich jetzt auch alle mal rausgesucht. Danke auch an Dirk, Henning, Anne, Ulrike, Gero, Benjamin, Mario, Dominik, Oliver, Lena und Nathalie. Holy shit, wie viele Leute sind das? Es ist echt krass. Ihr seid echter Knaller und ich hoffe, ich habe jetzt niemanden übersehen, sonst tut es mir wirklich, wirklich leid. Aber wir wissen das extremst zu schätzen. Wir können echt unsere Serverkosten decken davon, so mittlerweile. Das ist geil. Das ist cool. Super geil. Ich finde es auch schön, dass Maurice wie viele Hörer geknackt hat? 5000. Maurice. Wir haben, für alle, die es nicht wissen, wir haben auf das-a.ch/stats, also STATS, so wie Statistiken, haben wir eine Seite, wo man gucken kann, wie so die Downloads von unserem Podcast sich entwickeln über die Zeit, weil das ist bei ganz vielen Podcasts immer so ein großes Geheimnis und dann haben wir irgendwann gesagt, komm, irgendwie. Ich glaube, irgendwie, das habe ich mir heute auch nochmal so durchdacht, das ist wie mit dem Gehalt. Irgendwie, es gibt keine Rede drüber. Es gibt ein ungeschriebenes Gesetz in Deutschland, dass man über sowas nicht redet. Genau. Blöd eigentlich. Ja. Vielleicht, wenn wir unsere Ausgaben auch offen machen würden und unsere Einnahmen, vielleicht würden wir tatsächlich noch 2,50 Euro mehr bekommen. Wir machen das ja nicht fürs Geld, aber nee. Umso schöner ist es. Aber die Ausgaben haben wir ja im Endeffekt, die haben wir auch mal dokumentiert auf diesem, was kostet eigentlich so ein Podcast? Wir haben das auch mal ganz am Anfang mal festgehalten. Wir können mal aktualisieren, auch ja. Was haben wir inzwischen nachgekauft. Ja, das stimmt. Aber ich meine, dass wir das nicht machen, um reich zu werden, das ist ja. Klar. Aber ich finde das schön, weil es ist ja eine Form der Wertschätzung und die ist ungemein wertgeschätzt. Da geht mir das Herz auf. Und wisst ihr, wo mir noch was ganz anderes, wo mir auch das Herz aufgeht? Bei einer Herz-OP. Da auch. Wisst ihr, dass Klaus von Klaus und Klaus der Sänger von Torfrock ist? Nein, what the fuck? Danke. Das war mir nicht bewusst. Ich dachte, ich bin der Einzige, der das nicht weiß. Hä? Klaus von Klaus aber und Klaus. Welcher von welcher Klaus? Klaus. Ach so, ja klar, Klaus. Das ist der Sänger von Torfrock. Aber ist das jetzt neu, der Sänger von Torfrock? Oder war der schon immer der Sänger von Nein. Torfrock? Nein, also spricht war der, schon immer der Sänger. Aber Sekunde, ist es der dann auch Werner spricht? Ja. Achso, nee, sprechen, das weiß ich nicht. Wer spricht denn Werner? Ist das nicht der Brösel selber? Nee, weiß ich nicht. Nee, weil das ist doch der Typ, es gibt doch zum Beispiel, also in diesem Klassiker, Beinhard wie ein Rocker, ja. in dem Song. Die Stimme, die du jetzt im Kopf hast, Sekunde, das ist Klaus. Da gibt es zwei. Weil da gibt es ja einer, der wir rocken easy über Pech und Tal. Das ist irgendwie, der ist, glaube ich, aber ein Gitarrist. Ja. Und dann gibt es den Hauptsänger und ich glaube, das ist die Stimme von Werner. Boah, da müssen wir nächste Folge nochmal drauf eingehen. Da muss ich erst mal Recherche. Weil die singt doch sogar irgendwie, das ist doch beinhart wie ein Jobber. Flashbier. Singt er doch irgendwann mitten rein. Flashbier. Oder Flashbier. Ich möchte mich bei allen Norddeutschen entschuldigen. Weiß ich jetzt nicht, aber Fußballspiel hat völlig viel Freude in meinen Leben gebracht. Ja, ich war völlig außer mir. Ich habe das mal meinen Kindern gezeigt, das war ja, Unverständnis. Aber ich gucke, ihr müsst jetzt mal die Zeit überbrücken, während ich das mache. Gar kein Problem, dann möchte ich nämlich irgendwie einfach meine Freude ausdrücken. Ich habe nämlich jetzt diesen Monat so viel Freude über Podcasts gehabt, weil das erste war eine Folge, die ich hier placken möchte von TLDR, also Too Lazy Didn't Read. Das ist ein relativ alter Podcast. Der ist auch, soweit ich weiß, ziemlich abgeschlossen. Das sind die gleichen Jungs, die später Reply All gemacht haben. Haben damit angefangen. Und die haben eine Folge über einen Musiker, der wie viele Lieder gemacht hat? Ich glaube 10.000. Der sitzt halt zu Hause und macht jeden Tag 10, 20 Lieder und stellt die alle bei Spotify rein. Das heißt, der macht halt auch ich mache ein Geburtstagslied für Annegret, ich mache ein Geburtstagslied für Annebert, ich mache ein Geburtstagslied für, und die sind halt alle unterschiedlich. Der hat auch irgendwie 50 Bands, die er immer nur selber ist. Aber auch verschiedene Stile, oder? Ja, und die Songs sind alle nicht besonders gut, aber er macht so viele, dass er davon wieder seinen Lebensunterhalt bestreitet. Weil die Masse macht's, oder? Genau, weil der kriegt halt super wenig pro Song, aber manche Sachen werden dann halt ein paar Mal gespielt. Und er hat auch sowas, so absurdes Zeug wie eine Band, die heißt The Plumbers, die machen halt nur Lieder über Toilette und alles, was damit zu tun hat. Also pass auf. Und da gibt es eine Folge über den Typ und die möchte ich pluggen. Und noch zwei andere Dinge. Also, entschuldige, ich habe jetzt gar nicht zugehört, weil ich bin so euphorisch. Es tut mir leid. Hau raus. Ja, Klaus Büchner ist Synchronsprecher. Er spricht tatsächlich den Werner. Ja. Und das ist der Leadsänger von Torfrock und der Klaus von Klaus und Klaus. Der verfasst aber auch Gedichte. Er hat einen Gedichtband herausgebracht. Hast recht, das ist echt, wenn ich an den Song an der Nordseeküste denke, die Stimme ist echt super ähnlich. Du hast recht. Der Titel ist Hanebüchner, meine Gedichte und Fotos. Oh. Finde ich schon mal sehr gut. Und er war auch Schauspieler im Film Geld oder Leber. Kennt ihr Geld oder Leber? Nein, tatsächlich nicht. Das ist sein Mike Krüger-Film. Warum wundert mich das nicht? Und da mimt er einen singenden Kellner auf einem Wörthersee-Motorschiff. Wow. Das ist der Hammer. Diese Figur. Ich bin großer Fan. Ja. Plug Nummer 2. Der Nussschale-Podcast von Tobi. Tobi war ja auch mal bei uns zu Gast. Und bei mir ist der so ein bisschen aus dem Fokus gerückt. Ich habe den zwar immer wieder gehört, aber neulich unterhalte ich mich mit ein paar Leuten über Fourier-Transformation. Und wie geil das wäre, wenn es einen Podcast gäbe, der mal ordentlich erklärt, was Fourier-Transformation tut. Es gibt einen. Willkommen in meinem intellektuellen Kreis. Ja, und Toby hat halt einfach einen Podcast drüber gemacht. Aber ich suche tatsächlich trotzdem noch einen. Und nein, bitte keine Vorlesung, sondern einen, der so ein bisschen über die Applikation und was da mathematisch noch alles mit dranhängt, ein bisschen mehr noch in der Tiefe, suche ich noch eine Folge, falls jemand eine findet. Und zu guter Letzt habe ich mich innigst gefreut über einen Podcast, von dem ich weiß, dessen Twitter-Follower jetzt 5 geworden sind mit mir. Und den Podcast gibt es schon mehrere Jahre. Und die reden einfach über alle Alben meiner Lieblingsband. Und das ist der Inhalt. Die sind nicht besonders gut. Das ist nicht besonders tiefgreifend. Aber ich höre es mir an. Und weil die über jeden Song reden, gehe ich so im Kopf jeden Song mit durch und freue mich total, diesen Podcast zu hören. Und das ist so, ich glaube, die größte Nische, die es für mich gibt, die haben garantiert auch kaum Hörer. Und die sind selber nicht mal die größte, die sagen selber, sie haben eigentlich eine andere, das ist nicht ihre Lieblingsband. Was so total absurd ist, aber mich freut es eh nix, dass es diesen Podcast gibt und ich binge ihn gerade. Von daher, Mut zur Lücke und Mut zur Nische. Mut zur Nische. Ja, sage ich auch immer wieder. Das Podcast ist das, das Massenmedium der Nische. Ja. Haben wir noch was? Ich habe gerade überlegt, ob Mut zur Nische nicht auch ein geiler Podcast-Titel wäre. Gefällt mir. Mut zur Nische. Ah Mensch, dir möchte ich gleich einen Podcast noch empfehlen und zwar... Ja, mach das ja alles jetzt schnell noch, ja? Ja, der heißt... Zerfix, ich muss selber nachgucken. Zerfix ist auch ein schöner Titel für einen Podcast. Ja, vielleicht super, ne? Wisst ihr, worüber es kein Podcast gibt, worüber ich mir einen wünschen würde? Das Trocknen von Farbe? Nein. Jetzt fällt mir gerade der Typ ein, der uns auf dem Kongress erzählt hat, der würde gerne einen Podcast über Aerodynamik machen. Meinst du, aus dem ist jemals was geworden? Der würde mich tatsächlich interessieren. Aus dem Typen oder aus dem Podcast? Beides. Finde ich schön. Nein, über Schafkopf. Es gibt keinen Podcast über Schafkopf. Wirklich? Ja, glaubt man gar nicht. Tu dich doch vielleicht mal mit Tim zusammen. Ich stelle da gerne Kontakt her. Der hat nämlich eine Schafkopf-Variante erfunden, die er vertreibt. Das hast du schon mal erzählt. Genau. Thomas Müller macht YouTube-Tutorial für Schafkopf. Thomas Müller macht YouTube-Tutorials für Schafkopf? Ja, Thomas Müller vom FC Bayern ist so ein großer Schafkopf-Fan, dass er ein YouTube-Tutorial hat. Wahnsinn. Ja, ich stehe ja im Kontakt mit einem unserer Hörer. Schöne Grüße an Attila, mit dem männlichsten Namen aller Zeiten, der auch den ersten Münchner Schafkopfverein gegründet hat. Vielleicht machen wir da mal was. Aber für dich noch schnell, um den Podcast zu erwähnen, Höher, Schneller, Zweiter, da geht es nämlich um Sportarten aus der zweiten Reihe. Und die erklären sozusagen jede Folge immer eine andere Sportart. Und zwar jetzt nicht nur Quidditch, also nicht nur so total nischig, nicht nur nischige Sachen, sondern halt alles, wo sie selber sagen, es ist halt nicht König Fußball, sondern auch sowas wie Baseball und Rugby und hast du nicht gesehen. Das ist super, weil die Idee hatte ich tatsächlich auch mal. Und bei Sportarten nicht immer auf diesem Fan- und Mannschaftskäse rumzureiten, ja, sondern so wirklich so die gesellschaftlichen Auswirkungen davon und was das für eine Relevanz hat in welchen Ländern und das würde mich mal interessieren. Das sind halt wiederum Studenten aus dem Sportumfeld, das heißt, die kennen dann oft auch die Trainer oder haben die ganzen Sportarten selber mal ausprobiert und so. Sehr gut. Das habe ich ja gleich schon mal erzählt, die ARD hat so Kurzdokumentationen von ihrem, Sportschau, glaube ich, und da war mal 20 Minuten über das Ende von, die Geschichte und das Ende von Feldhandball. Wenn man Handball nur noch aus der Halle kennt, aber das war bis in die 60er Jahre hinein, war das ein Spiel, was auch auf dem Feld außen gespielt wurde. Okay. Das war relativ weit verbreitet. Warum ging das? Ist in der kürzester Zeit ist das quasi komplett untergegangen. Es gibt quasi niemanden mehr, der noch auf dem Feld außen Handball spielt, finde ich mehr als spektakulär. Ja, weil Dribbeln halt außen schwierig ist, aber gibt es Beachhandball, das ist eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, das ist doch auch das. Hast du noch nie gehört? Nee. Beachhandball ist halt quasi ohne Dribbeln, ohne Laufen. Also du kannst passen und du darfst dann aber nicht laufen, sondern nur springen. Aber das ist am Feld, haben wir auch nicht gedribbelt. Ich sag ja, weil du nicht dribbeln. Ich denke, das kam dann so mit diesem Dribbeln wahrscheinlich, dass die dann gesagt haben, ah ja, das ist eigentlich hier scheiße draußen, wir machen das lieber in der Halle. Ist nicht sogar, dass bei Basketball in den Ursprungsregeln du mit dem Ball nicht laufen durftest? Ja, tatsächlich. Basketball hat es auch bei Frisbee ist es so. Heißt das Frisbee? Wie heißt denn die Sportart, wo sie quasi mit Frisbee spielen? Also wenn du Frisbee meinst, dann ist es Frisbee. Nein, Frisbee Golf und wie heißt es dann? Ultimate Frisbee? Ja, genau. Ultimate Frisbee. Das heißt Ultimate Frisbee, das, was der MKBHD macht. MKBHD? Der größte Tech-YouTuber der Welt. MKBHD. Marques Brownlee. Der droppt immer quasi sein Ultimate Frisbee. Das wäre auch so eine Sportart, die, wenn es in meiner Jugend gegeben hätte, der hätte ich mega gefunden. Da irgendwie, das wäre genau mein Sport gewesen. Da hätte ich voll Bock drauf gehabt. Jetzt bin ich schon zu alt und zu gebrechlich. Sitzt, sagt er, und flätst hier auf diesem Sofa. Ja. Du flätst echt ordentlich. Ich bin auch noch fett, danke. Weshalb haben wir denn jetzt eigentlich ein Sofa, Philipp? Ja, gute Frage. Wir sind gerade im K4CG. Vielen Dank für die Raumspende für heute. Genau, und sind da eben in der K4 Computer Group, das heißt in einem Nürnberger Raum, den wir hier mal aufnehmen dürfen. Von daher, ich bin gespannt, ob nachher im Schnitt der Klang besser ist. Ich vermute, er ist weniger hallig. Das höre ich jetzt schon, dass das weniger hallig ist. Ich glaube auch. Aber es ist cool, weil mir hat noch nie jemand einen Raum gespendet. Das finde ich sehr schön. Aber an der Stelle auch, wir, also. Und vielen Dank dafür. Ich muss sagen, dass unser Twitter-Kanal mir zunehmend mehr Freude macht, weil da wirklich echt viel passiert unterdessen. Und du antwortest aber auch im Moment mega enthusiastisch und es ist so schön zu sehen. Das ist wie dieser Wald, in dem man neischreit. Ja. Ich glaube, das ist nicht ganz richtig, weil wir haben in der Vergangenheit auch schon geantwortet und trotzdem war niemand da, der. Ja, weil immer mit 3 Wochen Verzögerung. Jetzt hast du ja tatsächlich Leute, die da sind. Aber. Auch an der Stelle mal Aufruf, wer von euch da draußen der Meinung war, dass unsere Audioqualität schlecht war. Das ist jetzt kein Diss gegen die beiden hier im Raum. Ja. Aber es würde mich einfach aufrichtig interessieren, weil wir unter anderem jetzt in einem anderen Raum sind, weil sowohl der Philipp als auch der Jürgen der Meinung sind, dass unsere Audioqualität schlecht ist. Ich würde jetzt sagen, schlecht. Schlechter, als sie sein könnte. Sie ist halt, ich wollte gerade sagen, sie ist halt unnötig schlecht, wo ich sage, eigentlich, wir haben gutes Equipment, wir haben ordentliche Mikrofone, alles ist gut, bloß der Raum ist halt kacke. Ja. Also den zum Beispiel in der letzten Folge zu hören ist, weil der halt so halt. Und ich habe heute kennt ihr diese Tage, wo du einfach einen Punkt nach dem anderen hast, wo du dir denkst so, wie kannst du denn diese Meinung haben? Ja. Wo du überhaupt nicht nachvollziehen kannst, wie ein Gegenüber so eine Meinung haben kann. Und das ist jetzt kein Diss euch gegenüber, aber einfach aber, so. Kennt ihr dieses ohnmächtige Gefühl, dass man sich denkt, wie kann man denn das so sehen? So, keine Ahnung. Also das ist jetzt wirklich nicht auf die eine Sache. Das hat sich bei mir heute wieder sowas von multipliziert und ist kein schönes Gefühl, wirklich. Ja. Wenn man so gar nicht nachvollziehen kann, was das Gegenüber auszusetzen hat. In solchen Momenten gebe ich mich dann dem Selbstzweifel hin und Dominik äußert sich dann so. Ja. Und mein großes Problem ist, dass ich mein Maul halt nicht halten kann. So, das ist halt tatsächlich. Aber das ist ja auch gut, weil dann. Naja, das wird mir aber zunehmend gespielt, dass es nicht gut ist, dass ich es sage. Geile, das Geile ist nur die Bandbreite an Dominik, die ich mittlerweile so mitbekommen habe in den letzten, ich weiß nicht, wie lange geht es schon mit uns? 20 Jahre, nicht ganz? 15? Oh. Was, welche Bandbreite? Ne, du warst ja nicht immer so. Du warst ja, früher warst du so, wie ich heute bin. Und früher war ich so, wie du heute bist. Das ist eigentlich witzig. Irgendwann müssten wir mal gleich gewesen sein, an irgendeinem Punkt in unserem Leben. Ach so, wie so 2 Kurven, die sich irgendwo so in der Mitte treffen. Ja. Die Haare, die er nicht mehr im Kopf das hatte, hatte er am Körper. Und ich hatte noch am Kopf und nicht am Körper. Jetzt wird's Meta. Ja, ihm wächst sogar jetzt Haar im Gesicht. So, das ist ja auch so, das ist der neue Dominik. Der ist irgendwie anders. Ja, ich fand's früher schöner. Boah, das ist bitter. Weiß gar nicht, wie ich jetzt hier den Anfang finden soll zu unserem schönen früher Thema. Früher war auch schöner, das. Es gibt ja so Themen, mit denen kann ich den Dominik aufbauen und es gibt Themen, mit denen kann ich den Dominik nicht aufbauen. Und das ist einer dieser Themen, wo du mich nicht aufbaust. Schauen wir mal. Es geht um Kindstod. Schauen wir mal, wo wir heute hingehen. Wie viel Bier haben wir noch und welche Marke? Rosa Mathilda Richter. Ach, Schmarrn, die Rosa Richter. Ernsthaft, geht's um die heute? Möchtest du weiter ausführen? Ja. Bitte, dann können wir gleich den Deckel wieder drauf machen. Das ist jetzt wie bei der Folge mit Freddie Mercury. Zack, gleich mal droppen. Du, am Schluss stirbt die. Ich will die Spannung nicht das nehmen. Das ist genau wie der Diss, den Philipp vorhin versucht hat. Wir haben hier so Tassen stehen und eins meiner konstanten Leitthemen ist ja, dass ich irgendwie mal was veröffentliche, wo ein Schreibfehler drin ist. So. Das ist aber auch was, das ich jedes Mal mache. Das ist da kann ich, mal ganz da, ehrlich, da Running leide ich. Sobald du irgendwo einen Text abschickst, sage ich dir danach, du, da war ein Schreibfehler drin. Da egal. Leide ich unglaublich. Und ich habe vorhin diese Tassen dahingestellt, die ich drucken habe lassen mit Text drauf. Und ich habe mir in dem Moment, wo ich sie auf den Tisch gestellt habe, ausgemalt, was passieren wird, wenn Dominik jetzt sagt, Jürgen, da ist ein Schreibfehler drin. Ob ich dann eskaliere oder ob ich ganz cool drüber weggehe und sage, hey, nee, weiß ich, ist keiner drin, ich habe es 100-mal gecheckt. Und tatsächlich 10 Minuten später bringt Philipp genau diesen Spruch. So, ich war darauf vorbereitet. Das hat mich nicht aus der Bahn geworfen. Wie lange habe ich es gehalten? Nicht mal eine Minute, weil ich dir nicht wirklich wehtun will, sondern nur Quatsch machen. Philipp ist auch der einzige Mensch, wie hast du es vorhin gesagt? Ich habe mich vorhin von dem Gedanken abgehalten, dass ich jemanden in Gedanken verprüge oder irgendwie so ähnlich. Also, dass du es nicht einmal andere Leute würden gerne in Gedanken Leuten eine reinhauen, aber Philipp hält sich sogar von diesen Gedanken ab, weil er nicht in Gedanken nicht mal jemanden verprügeln kann. Rosa. Richter. Später tatsächlich auch Rosa. Olle. Am 14. April 1862 in London. So, das war jetzt unverständlich, aber das habt ihr halt davon, wenn ihr mir ins Wort fallt. Sagtest du unvollständig oder unverständlich? Sowohl als auch. Ah. Sie ist die zweite Tochter von Susanna Richter, ihres Zeichens englischstammige Zirkustänzerin, und Ernst Richter, einem Dresdner Zirkus- und Theateragenten. Und zack, habe ich ein Lied im Kopf. Das da wäre? My Mother Was a Chinese Trapeze Artist. Das ist ein Lied? Das ist ja. Von Guns N' Roses? Chinese Nein. Democracy? Nein, von wem ist es? Von der Klaus und Klaus. Danke. Von Klaus und Klaus oder von der Decemberists jetzt? Eins von beiden. Es ist, wenn ich irgendwo ein Lied zitiere, ist es in 99% der Fälle die Decemberists und in 1% der Fälle Element of Crime. Habe ich hier schon mal eingestanden, dass ich noch nie ein Lied von der Decemberists gehört habe? Ich werd Klaus und Klaus anfragen, wie viel Geld ich ihnen zahlen muss, dass sie einen Song von The Decemberists für den Philipp covern. Ich habe die ja angeschrieben, ob sie uns nicht irgendwas Nettes einsprechen. Ja, sie haben aber leider nicht kein Geld, kein ja, aber Geld wen hast du denn angesprochen? Klaus, oder Klaas oder Andreas? Ja, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht sollst du mal bei Toffrock probieren. Ja. Dengel, Dengel, Dengel, Dengel. Plopp. Klar, dass in einer solchen Konstellation der Apfel nicht weit vom Stamm fällt. Schon als Kleinstkind lernt sie, wie man hinfällt, ohne sich zu verletzen. Die Eltern sorgen außerdem für eine fundierte Ausbildung in Akrobatik, Gesang, Tanz, hauptsächlich Ballett, aber auch Bodenturnen. Ich muss gerade mal. Na dann, zum Wohle. Seinerzeit üben die Richters in einer, ich weiß jetzt nicht genau, ob man es wirklich mit verdammt übersetzen würde, aber der Originaltext sprach von einer condemned church, also von einer verdammten, ja. Von einer ausgemusterten. Wie ist denn da, gibt es da ein deutsches Wort für eine? Ja, wenn die nicht mehr, nicht mehr selig ist, heilig. Ja, genau. Ja, ja, quasi, ja. Wo du irgendwann sagst, so unheilig. Alles klar, wir erheben den Kirchenstatus auf. Das ist, wenn die quasi das Gegenteil von segnen. Ja, ja. Ich glaube, also ausgesegnet? Nein, das ist wieder was anderes. Nee, aussegnen ist ja, wenn du der, ja, ja, genau. Ja. Man kann condemned aber auch dass sie wieder mit, weltlich geworden ist, genau. Die Räumlichkeit. Ist nicht mehr heilig, aber man kann condemned auch mit baufällig übersetzen, habe ich dann gelernt. Ja. Aber ich meine, es gibt ein Wort dafür im Deutschen. Gibt's aber auch. Es ist tatsächlich, ich war nämlich auch mal in so einer Kirche, die im... Und hingen die Kreuze alle schon? Nee, da waren keine mehr drin. Aber die Orgel war noch drin und dann durfte ich auf der Orgel einfach mal spielen. Das war nett. Haben wir mal Orgel gespielt in der... So ein bisschen Phantom der Oper gespielt? Nee, ich habe irgendwie so ein paar Poplieder gespielt drauf und es war nett, weil ich auch noch nie mit den Pedalen gespielt habe, das aber als Klavierspieler ziemlich einfach zu verstehen ist. Also die üben jedenfalls in dieser Kirche, also die spannen quasi von der Kanzel ein Drahtseil quer durch die Kirche und drunter Netze und dann üben sie da halt Hochseilakrobatik. Zum Beispiel, unter anderem. Fantastisch. Cool. Ja, stelle ich mir auch cool vor in so einem Kirchengebäude. Wir haben ja bei uns eine katholische Kirche im Ort, die neu gestaltet worden ist. Die wurde von neulich ein Bild von unserer katholischen Kirche in Diedenhofen wurde von Cory Doctorow getwittert. Da war und ich völlig so, hin und weg. Was? Was zur Hölle? Ja, aber die alte Kirche, da ist jetzt ein Kinderzubehörladen drin. Das, aber okay. Wer ist dieser Conny? Weil an sich finde ich das spektakulär, egal wie bekannt er ist, weil Dietenhofen einfach nicht Cory, das ist so ein Science-Fiction-Wissenschafts-, ich weiß gar nicht, was er genau macht. Aber ist ein bekannter Schreiber im Bereich Wissenschaft und Science-Fiction. Also. Ist wirklich bemerkenswert. Vielleicht hätte ich mal drauf schreiben sollen, aber ich war viel zu baff. Ja, also es ist ein wirklich hässliches Ding. Wahrscheinlich war das der Anlass für ihn. Aber ich frage mich trotzdem, wie er an ein Foto davon kommt. Naja, also. Bereits im zarten Alter von 5 Jahren schnuppert Rossa als Pantomime Schaustellerluft. Als Schwester von Cinderella in einem Stück, das in der Raglan Music Hall aufgeführt wird. Also Cinderella, Cinderella, hol die Wasch schnell aus dem Keller. Das war jetzt aber ERV. Wo ist Raglan? Ich kenne nur Raglan in Neuseeland. Die Raglan Music Hall ist wahrscheinlich in London, denke ich. Ich hätte jetzt noch einen Reim mit Mortadella erwartet, aber okay, man kann nicht alles haben. Also es ist dann eher Theater als Zirkusluft, ja, aber sie ist eigentlich auch nur eine Krankheitsvertretung, aber sie macht es so gut, ja, und sie findet es so toll, dass sie da schnell in die Stammbesetzung aufsteigt und das Stück noch einige weitere Male mit aufführt. Ey, ich liebe die Folge jetzt schon. Im Alter von 6 Jahren zeigte sie erstmals öffentlich Kunststücke am Trapez. Unter anderem einen Leap for Life und da konnte ich jetzt keine genauen Aussagen dazu finden, was das genau ist. Ich nehme an, das ist entweder ein Sprung aus großer Höhe ins Netz oder ein Sprung von einem Trapez ans andere. Ah ja. Weißt du genau, was ein Salto Mortale ist? Weil das klingt ja relativ ähnlich, weil Mortale, tödlich, Salto... Weißt du, was ein Salto Mortale ist? Nee. Ich werde Salto Mortale später noch erwähnen. Bin aber nicht sicher, ob das dann die allgemeingültige... Okay. Die allgemeingültige Definition. Weil das hätte jetzt auch sein können, haben wir ja auch gelernt, dass Looping gar kein englisches Wort ist. Ja. In einer der vorherigen Folgen. Das ist so ein, Dominik kann sich nur erinnern. Dass das so ein Ding ist, dass man eben Salto Mortale in Deutschland sagt, aber nicht in England. Ja, also ja, bei Salto Mortale weiß ich es tatsächlich nicht genau. Ich habe später noch einen Salto Mortale für euch, aber das ist wahrscheinlich nur ein Vertreter einer größeren Gattung. Nö. Ich glaube, es ist einfach ein besonders gefährlicher Salto, aber das weiß ich jetzt nicht sicher. Ja, bestimmt. Aber du meinst, Looping ist wie Handy quasi ein englisches Wort, was ja aber im englischen Kreisen, im englischen Sprachraum nicht benutzt wird. Aber genau, weil die sagen ja, du fliegst einen Loop. Aber deswegen hat mich auch die Formulierung jetzt irritiert, weil am Ende, also ist es ja trotzdem ein englisches Wort. Es ist ein Scheinanglizismus. Ein Scheinanglizismus, ja, okay, alles klar. Ja, du hast recht. Das ist wie Beamer, wie Handy, wie, genau. Also du meinst mit Beamer das Auto. Oder das Teleportationsgerät. Oh, ne. Scheinanglizismus. Hä? Dominik, wir haben vor zwei Ausgaben darüber geredet. Ja. Ja. Aber dir geht's wie mir, das beruhigt mich. Resumiere. Ich sage ja, wir sind uns ähnlicher, als wir beide wahrhaben wollen. Mhm. Dieser Leap for Life, die Mutter und Tochter, wird so ein bisschen wie dein Muttersei-Gesicht. Das wird so ein bisschen ihr Markenzeichen. Ich habe die Woche den härtesten, also Moment, stopp, vielleicht kennt ihr den schon? Wenn es so schon losgeht. Deine Mutter ist so billig, die kostet nur Überwindung. Boah. den Philipp findet das überhaupt nicht witzig. Ja. Aber den habe ich echt in meinem ganzen Leben nicht gehört und den fand ich echt in seiner Plumpheit sehr originell. Der ist wirklich plump. Ja. Plumpe Witze, dafür habe ich auch. Es ist ein Guilty Pleasure. Ne, ich lasse jetzt alles stecken, was ich jetzt sonst noch sagen könnte und lese weiter. Im Alter von 10 oder 11 oder 12, ist auch egal, verlässt sie die Bretter, die die Welt bedeuten, endgültig und konzentriert sich voll auf das Trapez. Als Teil einer siamesischen Akrobatiktruppe, und das ist jetzt ein bisschen merkwürdig, weil das deutsche Wikipedia setzt Anführungszeichen um siamesisch und auf der englischen Wikipedia-Seite steht, dass es auch Japaner hätten sein können. Macht damit, was ihr wollt. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Aber sie tourt mit denen durch Europa mit Auftritten unter anderem in Dublin, in Marseille oder in Toulouse. Egal, Hauptsache Italien. Dabei läuft längst nicht alles glatt. Rossa, die als besonders furchtlos gilt, obwohl sie ist noch echt jung, stürzt aus 50 Fuß Höhe vom Trapez zu Boden und erleidet ernsthafte Verletzungen. Oi. Daraufhin wird Papa Ernst ganz besonders ernst und holt sie 1873 zurück nach England. Sie kommt dort in Kontakt mit dem großen Farini aus Kanada, der mit bürgerlichem Namen William Leonard Hunt heißt. Und der ist schon ein ziemlich bekannter Artist in der Zeit. Der ist zum Beispiel schon lange vor ihrer Geburt auf einem Seil über die Niagara-Fälle gelaufen. Der hat auch einen Adoptivsohn, der witzigerweise unter dem Namen The Beautiful Lulu auftritt, mit Kleid und Make-up. Und selbst als der ist auch irgendwie so als Artist unterwegs und macht so Luftakrobatik und er hat dann einen Unfall und dabei wird dann sein wahres Geschlecht offenbart und selbst nachdem tritt er noch weiterhin als The Beautiful Lulu auf. War das dann eigentlich eine Art Drag oder war das eher, ich meine, Drag ist ja überzeichnet. Es ist kein Drag. Er hat wirklich versucht, als Frau durchzugehen. Und warum, erkläre ich euch auch später noch, aber das ist, Lulu spielt an der Stelle insofern eine Rolle, als dass Rossa jetzt dann in den Dienst von Farini tritt und den Künstlernamen La Petite Lulu annimmt. Also Die kleine Lulu. Mit Farinis Unterstützung perfektioniert Rosa ihre Seillauf-Skills. Und guten Tag, ich bin der große Farini und das ist die kleine Lulu. Das ist die kleine Lulu und das ist der ganz kleine Lulu. Und das ist aber ein Lulu. Aber überleg mal, die sind ja noch unterschiedlich groß, dass es überhaupt keinen Sinn macht. So der Kleine ist mittelgroß und der Große ist eigentlich der Kleinste. Das ist mega verwirrend. Ja. Bald schon hat sie einen ganz spektakulären Hochseilakt am Start, wo auch das Publikum hin und weg ist und die Presse sich regelmäßig vor Begeisterung überschlägt. Und am Trapez ist es sowieso ja schon eine ziemliche Nummer in der Zeit und auch da hat sie jetzt schon einige in Erstaunen versetzt. Arbeitet ihr am Trapeziertisch? Am 2. April 1877, Rosa ist fast 16 Jahre alt, stellt Farini im Royal Aquarium eine neue Attraktion vor, mit Rosa alias Cecil in der Hauptrolle. Ganz kurz zum Aquarium, danke, dass ihr fragt. Das ist so eine Art neu eingerichteter viktorianischer Vergnügungspark. Das sind dann so Haie drin und sie macht drüber Tricks. Wenn sie reinfällt, dann kommt der Hai. Ja, vielleicht war das vielleicht mal so geplant, aber das ist so ein Vergnügungspark in Westminster und das war eigentlich so ein großes, als großes Kulturzentrum geplant, wo sie Bühnen aufgebaut haben und Ausstellungen, aber auch Fressbuden, einen Rollschuhparcours und eben ein Aquarium. Was ist denn der Name? Sazel? Habe ich den noch nie gehört oder bedeutet er irgendwas? Das ist ihr Künstlername. Das ist, glaube ich, einfach ein schillernder. Das klingt ein bisschen wie Cecil oder Cecily oder so. Dann mit zwei, so mit zwei Z. Sesame. Z-A-Z-E-L. Sesame Street. Ja, weiß ich nicht. Aber ich war gerade beim Aquarium. Und warum das Aquarium eigentlich eine ziemliche Farce ist, ist, sie haben da ein ganz kompliziertes System, mit dem sie Meer und Frischwasser in verschiedene Tanks pumpen und wo sie eigentlich Fische ausstellen wollen. Aber das System ist so teuer, dass sie eigentlich nie dazu übergehen, da wirklich Fische reinzutun, weil das eigentlich im Betrieb viel zu teuer ist. Und das einzige Mal, wo sie Fische in diesem Aquarium ausstellen, ist, als sie einmal einen toten Wal in eines der Becken werfen. Ein toten kein Wal? Fisch, ist kein Fisch, ist kein Moment. Fisch. Ja, ist auch tot. Moment, also sie pumpen nicht zusätzlich Fische rein, sondern die schmeißen halt einen toten Wal rein. Sie schmeißen halt einen toten Wal und stellen den aus. So. Okay. Weiß ich gar nicht, wie das geht. Ich dachte immer, Wale explodieren, sobald die sterben. Ja, es muss schon eine Weile liegen. Vielleicht geht es nur an Land. Und wenn sie warm werden. Das ist eine der traurigsten Szenen in der zweiten Staffel von The Boys. Ey, da gibt es so eine gute, ich glaube, mit der Folge bin ich auf Dollop überhaupt erst aufmerksam geworden, wo sie versuchen, Wal in die Luft zu jagen. Nein, ja auch. wo sie versuchen, diesen Wal, einmal versuchen sie tatsächlich in die Luft zu jagen mit Dynamit und es wird eine Riesensauerei. Ja, weil sie sich einfach irgendwie, weil der Typ keine Ahnung hat, wie man irgendwie die Menge an Dynamit korrekt berechnet und dann einfach halt mehr hilft mehr. Und vor allem auch die Zuschauer in die Nähe lässt und dann regnet es mal Walstücke. Es ist so widerlich. Und dann fahren sie aber auch noch einen auf einem Anhänger durch die Stadt, der dann irgendwo mitten in der Stadt an der Ampel einfach explodiert. Naja, klar. Kann ich nur empfehlen. Sehr gute Dollop-Folge. Ich glaube, das war tatsächlich die erste Folge Dollop, die ich gehört habe damals. Egal. Also, dieser Park ist nicht das, was er hätte werden sollen. Und er wird auch nicht so gut von den Leuten angenommen. Vielleicht hängt das auch miteinander zusammen. Aber was sieht man in dem Park noch so? Also, du sagtest jetzt Fische, aber nicht wirklich. Akrobatik? Naja, ich sage ja, es war geplant, war es als großes Zentrum der Kultur. Also Theater, Bühnen, Gesang und Tanz. Es geht dann aber recht schnell dazu über, um überhaupt Leute reinzukriegen, dass sie Kultur so ein bisschen eher in Richtung Varieté interpretieren. Ah, ja. Und dann wird so ein bisschen mehr Zirkus, mehr Action und weniger Shakespeare und mehr Clowns. So. Weil jetzt musste ich ein bisschen an die Nachbarinnen denken von, wie heißt das? Pushing Up Daisies, die Synchronschwimmerinnen waren früher mal. Da habe ich gedacht, du hast wieder irgendeine coole Geschichte aus deiner Nachbarschaft. Nee, ausnahmsweise nicht. Nicht von dir. Genau, also es wird quasi ein bisschen volksnäher. Es wird nicht mehr ganz so abgehoben, ein bisschen volksnäher. Und unter anderem werden dann so Künstler wie der große Farini engagiert. Und jetzt dürft ihr mal raten, mit was Farini mit Sazel als Hauptattraktion an jenem Tag zum weltersten Mal im Royal Aquarium auftritt. Mit was? Ja. Also offensichtlich keine Fische. Es ist eine, also der große Farini und die kleine Lulu kommen mit einer Weltpremiere. Der Dominik denkt, er hat das System geschlagen. Nein. Nein, ist nicht mehr der große Farini. Also, was? Nicht mehr der große Farini, sondern der große Lulu. Sondern der große Farina und backt. Nein. Ich gebe euch einen Tipp. Käse, lieber Käse. Benutze Topf. Sie wird in so einen Topf eingesperrt mit so einer Kette außenrum und muss sich daraus befreien und wird ins Wasser geworfen. Philipp, dann kommt das Wasser mich. Da. So als so ein Entfesselungstrick. Philipp, mit der Kanone geschossen. Danke. Monkey Dominik. Island ein. Nein. Der Dominik rettet die Ehre. Wirklich? Ich musste dran denken und ich habe gedacht, das wäre zu naheliegend. Mit dem Topf. Die Kanone, ich liebe es. Der Fettuccini Brothers. Die Fettuccini Brothers, genau. Ich lasse euch einen Link da, wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden. Oh, wie schön. Ein Zeitungsjournalist, der seinerzeit im Publikum sitzt, schreibt, Sazel kriecht in den riesigen Mörser eine realistisch aussehende Waffe mit größtmöglicher Nonchalance. Und anstatt zu applaudieren, jetzt habe ich es vergeigt. Und anstatt zu schaudern, applaudieren wir herzlichst, bevor wir dann mit angehaltenem Atem eifrig schauen und warten. Gott, stell dir mal echt vor, bei so einer Situation lädst du die Kanone irgendwie falsch und da ist viel zu viel Schießpulver drin und die Person stirbt da einfach dadurch. Das ist dann ziemlich in genau so eine die Explosion mit dem Publikum. Ja, aber wie furchtbar das wäre. Du glaubst nicht, wie viele Leute im Zirkus verreckt sind. Ja, klar. Vor den Augen sicher. Von tausenden Zuschauern. Aber, ja. Also weißt du, wie das funktioniert? Ist es wirklich eine normale Kanone, die einfach weniger quasi geladen wird? Das kann ich mir nicht vorstellen. So. Nee, also irgendwie, klar, du hast schon eine Explosion, dass du nach vorne angetrieben wirst, aber das kann ja nicht irgendwie. Also ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber ich würde Frage, sagen, oder? Dass das gar nicht ein normaler Prozess ist, sondern dass da irgendwie so eine Art Katapult mit verbaut ist. Ja. Aber der Kollege Kraus hat Details. Na klar, der Kollege Kraus Details. Aber er ist halt ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass wenn du, ich finde es einen sehr guten Punkt, dass du sozusagen von innen anstatt eine Kanonenkugel steckst du halt wirklich so eine Art Topf rein, der aber nur bis zum Rand vom von der Kanone mit rausgeschossen wird und dass du dann sozusagen zwar den Rückstoß hast, aber nicht die Explosionswelle, sondern dass die eben von so einem Objekt vorne weg. Von dem Topf. Ja, naja. Du kannst also noch ein bisschen was zu essen mit rein und genau. Ein bisschen Chili. Ja. Aus der Gulaschkanone. Bam. Haben die Leute auch klar was zu essen. Wo also sonst Artisten und Moderatoren vor einer Showanlage das Publikum erst zur Ruhe anhalten müssen, muss bei Sazel niemand auch nur einen Ton sagen. Alle halten gebannt den Atem an, kein Mucks ist zu hören. Sazel klettert in die Kanone, die an der Wand befestigt ist und auf ein Fangnetz ausgerichtet ist. Der Schuss selbst ist freilich fake. Statt mit Schießpulver wird sie mit einem Federmechanismus herausgeschossen. Und der hat sogar noch so ein extra Gummiband, der quasi sichert, dass sie nicht zu weit geschossen, also der den nach einem gewissen Weg, Federweg bremst. Ah ja, das war nämlich genau diese Idee mit dem Topf. Dass die nicht beliebig weit. Dass du, genau, naja, kontrolliert, wie weit es, du ja, aber Druck bremst keine, es bremst keine Explosion, sondern die Feder wird einfach begrenzt mechanisch. Trotzdem, der Federmechanismus schießt sie über die Köpfe des Publikums hinweg und es gibt natürlich trotzdem eine kleine Explosion mit Schießpulver, weil es einfach geil ausschaut. Naja, und Krach macht vor allem. Genau. Sazel legt irgendwas zwischen 6 und 21 Meter Fliegen zurück, da unter Hallo. Dein Smartphone und mit jetzt dir? Jetzt hört Jürgen Live-Podcast im Podcast. Jetzt wird's Meta. Warum hat Dominik Schmidt mir 10 Euro überwiesen? Fürs Essen? Hä? Das war doch nie in meinem Leben 10 Euro wert. Aber es hat 10 Euro gekostet. Aber hast du jetzt, ist der Dollop gerade in deine Hose angegangen? Ich weiß nicht warum, aber ja. Hast du Dollop in der Hose oder hörst du mir gerne zu? Da geht mir glatter Dollop in der Hose auf. Mich würde wirklich interessieren, warum das in meiner Hose angegangen ist. So die Zeiten von Bud Call sind noch eigentlich vorbei. Dominik? Sazel legt irgendwas zwischen 6 und 21 Meter Fliegen zurück. Die Quellen unterscheiden sich hier ein bisschen. 6 und 21 Meter? Irgendwas dazwischen. Ja, aber das ist so geringfügige Varianz. Ja. Bevor sie dann im Netz landet, wirklich Einfluss nehmen auf irgendwie den Flug, die Flugbahn, die Landung, irgendwas kann sie eigentlich nicht. Sie kann sich in der Luft einmal drehen und anständig auf dem Rücken landen, aber sonst kann sie eigentlich nichts machen. Sehr gut. Das Bild ist voller Dramatik. Die arme, schwache Frau wird da vom dämonischen Impresario, ja, der Ferrini, aha, der ist so mit Bart und schwarz und hier großem. Aber ich hoffe, der hatte so einen gezwirbelten Schnurrbart, wie ich fessel die Frau auf den Gleisen fest und lache noch böse. So ungefähr. Im Stummfilm. Genau, ja, genau. So ungefähr kann man sich's, glaube ich, echt auch vorstellen. Sehr gut. Also sie wird da von dem bösen, kräftigen, schwarzen, großen Mann durch die Luft geschossen und kann sich aber aufgrund ihrer Akrobatik und weil sie so grazil ist und so athletisch, kann sie sich dann in das Netz retten, ohne sich zu verletzen. Auf sowas stehen die Viktorianer und nicht nur die weiblichen. Und was mich ja persönlich an der Sache am meisten erfreut, ist, dass der Gag mit Miss und Missile im Englischen einfach saugut ist. Denn den zelebriert die englische Presse an der Stelle und das weiß ich sehr zu schätzen. Sazel klettert aus dem Netz, verbeugt sich, genießt den donnernden Applaus. Die Show ist im wahrsten Wortsinn ein echter Knaller. Die Zuschauer sind irgendwo zwischen im Staunen erstarrt und vollkommen außer sich. Aber gibt es auch hier die entsetzte Stimmen, die sagen, das kann man ja nicht machen? In dem Moment nicht. Okay. Nein, in dem Moment nicht. Der Vollständigkeit halber, Rossa führt auch noch andere Kunststücke auf, für die sie am Ende des Tages aber dann halt nicht ganz so berühmt wird. Zum Beispiel läuft sie auf dem Hochseil, mal mit, mal ohne Stange, mal mit, mal ohne Körbe an den Füßen, mal mit, mal ohne Hinlegen in der Mitte. Und dann springt sie auch noch von 30 Metern ins Fangnetz, was an sich auch schon wahnsinnig spektakulär ist. Boah. Aber halt nicht so spektakulär wie aus einer Kanone geschossen zu werden. Das muss aber auch als Künstler ganz schön bitter sein, wenn du so einen Punkt hast, wo dich alle Leute für den einen Song lieben, für die eine Sache, die du gemacht hast, und du wirst dessen selber überdrüssig und denkst dir, vor allem, wenn es eine deutlich geringfügige Leistung eigentlich ist, ja. als das Hochzeittanzen zu lernen. So. Ja. Also das aber es gibt doch auch, dass manche Künstler für total billo Lieder bekannt werden. Ja, klar. Und sich immer denken, ey, ich habe so geile Lieder geschrieben und die sind technisch so toll und alles, aber das ist ja der Gag, hören. Den du im Fernsehen und in Serien auch immer wieder siehst, wo der gequälte Musiker auf der Bühne. Sagt er den Satz, Bart. Genau, den Betrunkenen dann irgendwie das Lied spielen muss. Ich hab nichts gemacht. Ja, genau. Bis zu 20.000 Besucher drängen sich pro Farini-Show in das Aquarium, das später auch das Imperial Theater genannt wird. Und das sogar bis zu zweimal am Tag. Also wahnsinnige Massen an Menschen, die da vorbeikommen. 1.300 Shows spielen die bis Anfang 1878 und jeweils nur mit ganz wenigen Abwandlungen. Zum Beispiel gibt es einmal die Variante, dass er unterwegs noch ein Trapez greift und sich dann daran noch irgendwie weiterschwingt. Okay. Und etwas metaphorischer als die Akrobatinnen überschlagen sich die Journalisten bei der Beschreibung der Shows. Und sogar Könige und Prinzen sollen auf den Zuschauerrängen gesehen worden sein. Also eine ganz, ganz große Nummer. Aber ist es so, dass sie der heiße Scheiß ist? Oder? Aber das wird garantiert für Missgunst sorgen, oder? Schauen wir doch mal. Ah, nicht was. Ja, das stimmt schon, ne? Er ist der böse lacht und die Kanone abfeuert. Er ist aber auch der die Asche damit macht. Also das ist. Ja, aber das ist ja nochmal eine Sache, ob dir es ums Monetäre geht oder um die Aufmerksamkeit auch irgendwann. Aber ich glaube, der Herr Kraus hat schon relativ klar gemacht, dass der Clou der Erfolge wird. Jetzt interpretierst du da mehr rein, als da drin ist. Klar, dass für Cecil die Spitznamen nicht ausbleiben. Cecil the Daring, Cecil the Graceful, Cecil the Champion of the World, Cecil the Only Lady Gymnast, Cecil the Human Cannonball und Cecil the Wonder of the World. Oh. Also da sind einige merkwürdige dabei, wie ich finde, aber okay, die Leute sind begeistert. Können wir mal so festhalten. Sie geht in die Geschichte ein als der erste Human Cannonball, also die erste menschliche Kanonenkugel. Mhm. Und das, obwohl Farinis Sohn Lulu den Stunt 1873 eigentlich schon mal aufgeführt hat. Und es gibt wohl auch noch ein australisches Artistenduo, das diesen Titel für sich beansprucht. Aber hier hatten wir auch schon x-mal in unseren Stories, es ist halt doch nicht die erste Person, die es oft schafft, sondern die es marketingmäßig einfach gut ausschlachten können. Genauso in der Technik. Sehr du schön. Hast so viele Leute, die sagen so, oh, Firma XY hat die und die Sache erfunden. Dabei gab es 5 andere Firmen, die es vorher auch schon probiert haben. Da einen, der es groß rausbringt. Aber es ist sehr schön, weil ich habe hier stehen, aber manchmal ist in der Geschichtsschreibung halt das Marketing entscheidend. Ja, total. Ja. Oder auch das Timing, dass du bereit bist für eine Sache. Auch das. Und Australien ist halt auch weit weg in der damaligen Zeit. Mhm. Ne? Und der Witz ist, dass die es eigentlich noch geiler machen, weil die arbeiten sogar, also das sind 2 Personen und einer hängt kopfüber vom Trapez und fängt die aus der Kanone geschossen hat, noch am Trapez auf, was eigentlich noch die viel krassere Variante ist. Aber ja, so ist es. Das Guinness-Buch hält auch in seinen World Records Cecil mehr oder weniger offiziell als die erste menschliche Kanonenkugel fest. Bei einer Aufführung in Portsmouth, ja, nee, stimmt schon. Im Jahr 1879 kommt es zu einem Unfall. Wie lustig das einfach wäre, wenn wir jetzt beide geschossen behaupten würden, nee, das heißt so und so, so völlig falsch. Tja, mein Vater hat mir mal, eben, also ich habe Englisch gelernt und war einen Tag krank und habe dann Vokabeln mit meinem Vater gelernt und mein Vater hat mir eine Aussprache gesagt, die so absurd falsch war, dass sich am nächsten Tag die ganze Klasse und die Lehrerin mich lustig gemacht haben. Wusste er das? Das würde heute auch nicht mehr so passieren. Wusste er das? Und war das lustig? Nein, oder? Er hat einfach falsch. Okay. Okay. So, das ist halt ein typischer Fall von hier die Lümmel von der letzten Bank, ja. Wo er an die Tafel schreibt, a Brethering. Naja, klar. Das heißt klar. Brethering. Und ich dachte mir, es heißt Brathering. Irgendwie so ein Moment war das. Einfacher oder das Fangnetz? Hält dem menschlichen Projektil nicht stand. Und tatsächlich stürzt sie zu Boden und so schwer, dass sie nicht mehr auftreten kann. Also auftreten auf dem Boden Abend, oder auf der Bühne? Zumindest an diesem Tag nicht. Okay. Und auch nicht am nächsten, aber am übernächsten. Okay. In Chatham kommt es kurze Zeit später erneut zum Unfall. Rossa stürzt vom Trapez ins Sicherheitsnetz, von wo aus sie kaum mehr bei Bewusstsein aus der Manege getragen wird, während sie selbst andauernd vor sich hin murmelt, ich bin tot, ich bin tot, ich bin tot. Ein deutliches Indiz, dass sie nicht tot ist. Ein deutliches Indiz. Es gibt, habe ich neulich auch einen Podcast gehört, über die Story von einer Person, die überzeugt ist davon, dass sie nicht mehr lebt. Ja, das gibt's mehr. Mehrfach. Das ist so skurril. Wo hast du das gehört? Das habe ich nämlich auch gehört. War ein US-amerikanischer Podcast, aber ich weiß Reply nicht. Reply All? Wahrscheinlich. Nee, Reply All was tatsächlich es ein, nicht. Es gibt so ein Krankheitsbild und da gibt es mehrere Personen und denen kannst du auch mit Logik irgendwie nicht beikommen. Also Sawbones. Nee, tatsächlich nicht. Aber ist ja gut, dass du merkst die offensichtlich ich die Empfehlungen, auch so krass. In die du dann nie reinhörst. Das finde ich ja geil. Naja, ja. Sehr gut. Ihr könnt mich ja mal testen. Wir machen mal so ein Quiz. Der Philipp dürfte echt langsam nicht mehr überrascht sein. Du warst auch mal mega überrascht, dass ich mir die Decemberists gemerkt habe. Ja. Ich höre zu. Ja, aber nicht rein. Aber bei manchen Sachen so gar nicht und bei manchen Sachen total. Ich höre bei allem total zu. Du hörst zu, aber nicht rein. Ja, zu, aber nicht rein. Mein Lebensmotto, zu, aber nicht rein. Also, Cecil ist jetzt beim zweiten Unfall viel schneller wieder fit. Ich weiß jetzt nicht, ob es an ihr liegt oder am Eigentümer des Zirkus, aber sie steht ungefähr 30 Minuten später wieder oder fliegt wieder im Zirkus umher und naja, es entgeht den Zuschauern nicht und unter den Zuschauern ist auch Presse, es entgeht ihnen nicht, dass sie danach etwas zitterig auf den Beinen ist und tatsächlich ist das auch so der Punkt, wo jetzt so die Kritik langsam lauter wird, so an dieser ganzen Nummer mit ihr. Kritik, die schlussendlich dazu führt, dass ein Gesetzesentwurf auf den Weg gebracht wird, der für Frauen und Kinder derart gefährliche Zirkusauftritte stark einschränkt bzw. komplett verbietet. Das ist aber relativ hart. Das ist relativ hart und so. Relativ umfassend so, ne? Ja, vor allem, wenn du überlegst, welche krass, das macht ja eigentlich so. Das macht überhaupt keinen Sinn. Macht es noch mehr Druck auf sie, dass sie dabei fröhlich aussehen muss, wenn die Sache hart ist, weil wenn sie nicht fröhlich aussieht, dann könnte es anstrengend sein und dann kommt das Gesetz vorbei. So ungefähr. Aber, also nicht, dass man sowas nicht reglementieren sollte und ich bin auch der Erste, der sagt, jawohl, sowas wie mit Kindern am Set drehen, ja, nee, die dürfen nur so und so viele Stunden am Tag und müssen weiter Schulbildung kriegen. Das finde ich absolut richtig. Ich denke mir, also was ich mir hier schon oft gedacht habe, so Poltergeist. Ja, nein, ja. Poltergeist ja, und Co. Ja. So, oder Friedhof der Kuscheltiere. Wo du irgendwie ein fünfjähriges Kind dabei hast, was dann als Zombie halt irgendwie vom den Toten wieder aufsteht und seine eigene Mutter tötet. Ja, und dann kannst du dir nicht sagen, Spaß oder so, ne? Ja, ja, aber. Das ist so, naja, also da kann ich mir noch vorstellen, dass die das halt beim Dreh gar nicht so mitkriegen. Nee, aber bei sowas wie Der Exorzist oder so, da kannst du es ja nicht geheim halten. Nee, die sagt ja auch lauter Schimpfwörter und was. Also es ist, ja. Ich weiß nicht, ob folgende Sache stimmt, aber ich finde den Gedanken sehr schön. Ich wurde als Kind auch verschauspielert. Ja. Wo spielst du mit? Nein? Nee, dass die Kinder, die bei den Harry Potter Filmen mitmachen, dass die, wo die Häuser gezeigt werden und die sind irgendwie gerade am Lernen, dass die tatsächlich echte Hausaufgaben gemacht haben, weil die ja auch irgendwann gemacht werden müssen. Und dann war halt dann mach halt eure echten Hausaufgaben und setzt euch da jetzt irgendwie ein Set und dann drehen wir die nächste Sache. Ja, aber ich weiß nicht, ob es denen nicht unterm Strich am Ende des Tages besser geht, als so Kindern wie zum Beispiel aus der, ich sag jetzt einfach mal, Lindenstraße. Ja. Die halt damit groß geworden sind. Das ist, glaube ich, ein schwieriger Vergleich. Ich weiß auch nicht, wo ich jetzt genau damit hin wollte, aber einfach mal einen Rundumschlag. Lächeln und nicken. Lächeln und nicken. Also, auch der Vater versucht wieder und wieder Rosa von den gefährlichen Kunststücken abzubringen. Der kennt Farini sowieso schon länger und er hat auch schon lange, lange vorher schon bevor es diesen Kanonentrick gab, hat er schon mal geschworen, dass er niemals einen Hund und noch viel weniger eine seiner Töchter für waghalsige Performances von Farini hergeben würde. Findet sie Farini toll oder findet sie einfach die Aufmerksamkeit und die Kohle Hammer? Sie hat auch Schwierigkeiten mit Farini, würde ich sagen. Also sie ist ein Schaustellerkind, so, das ist ganz klar. Mhm. Und sie will im Rampenlicht stehen und sie macht das auch aus eigenem Antrieb. Sie wird da nicht jetzt dazu gezwungen. Also die ist ihm jetzt aber auch nicht so hörig oder irgendwie so massiv manipuliert von ihm oder so? Nee, konnte ich jetzt so nicht aus den Quellen rauslesen. Das gab es schon oft auch, konnte ich jetzt aber in dem Kontext tatsächlich nicht rauslesen. Mhm. Der Vater wird auch noch zitiert mit, was würde wohl die Society for the Prevention of Cruelty to Animals zu Farini sagen, wenn er auch nur einen Esel aus einer Kanone feuern würde? Mhm. Also seine These ist so, ja, bei Tieren wäre das Geschrei groß, naja. Aber irgendwie seine Tochter schießt da einfach hier aus der Kanone. Ja gut, aber der Esel kann sich ja nicht wehren. Ja, sie ja, kann schon die Frage stellen, naja, wie kann sie jetzt profitiert von diesem System? Sie ist 16, als sie zum ersten Mal da rausgeschossen ist. Wie mündig ist sie mit 16? Ja? Also er behauptet, der Papa behauptet, dass seine Frau ihn unter Vorspielung falscher Tatsachen dazu gebracht hat, den Vertrag mit Farini zu unterschreiben. Er hat gedacht, er gibt seine Tochter zu einem Bekannten, zu einem Freund, wo sie dann als Tänzerin oder Sängerin auftritt. Und seine Frau, also so so lässt er es aussehen. Seine Frau wusste wohl, was irgendwie abgeht und hat das aber ihm vorgespielt, damit er zustimmt. Mm. So, da gibt es auch einen hausgemachten Ehestreit dann drüber, der sogar in Scheidung endet. Ja, also es ist wohl schon auch wirklich ein Streitpunkt. Wie es jetzt wirklich am Ende des Tages war, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, Rosa hat für das Flehen von ihrem Vater taube Ohren. Sie rappelt sich wieder auf, richtet das Krönchen und macht weiter. Puh, schwierig. Ich meine, da müsste man ja auch so ein bisschen wissen, was damals 16 bedeutet. Im Sinne von, wann hast du damals üblicherweise geheiratet, was geschäftsfähig und so weiter. Frauen waren überhaupt nicht geschäftsfähig. Das ist ja eins der Hauptprobleme. Ja, das sind hier auch schon recht. Pauschal wird eine Frau mit einem Kind vor dem Gesetz gleichgestellt, was ja eigentlich auch schon du hast recht. Klar zeigt, wieso die Rechtslage und die Sachlage ist. Ja. Und da kommt man, da merkt euch das, da kommen wir später auch nochmal drauf zu sprechen. Im Jahr 1880 tritt ein Herr namens P.T. Barnum auf den Plan. Jetzt weiß ich nicht, ob euch der was sagt. Nein? Nein. Wer sich schon mal mit der Geschichte des Zirkus auseinandergesetzt hat, der kennt diesen Namen. Und wer nicht, setzt sich besser mal mit der Geschichte des Zirkus auseinander. Das lohnt sich. Hausaufgaben. Ist es der von The Greatest Showman? Nein. Nee, glaub nicht. Aber nee. Es gibt eine fantastische Dollop-Folge über den Herrn Barnum. Episode 291. Unbedingt mal anhören. Deswegen werde ich jetzt auch hier kein vollständiges Barnum-Referat halten. Aber nur ganz kurz. Barnum ist einer, der seine Schaustellerkarriere damit beginnt, dass er eine angeblich 160 Jahre alte Frau ausstellt. Also der hatte lebt oder? Die lebt, ja. Er hat irgendwie gefälschte Papiere gekauft mit der Frau, die irgendwie so als Sklavin mehr oder weniger, mit der er dann durch Amerika zieht und die ist irgendwie 70 oder 80 oder so. Aber er verkauft sie als 160 und sie ist auch blind und irgendwie, also auch schwer irgendwie. Die arme Frau auch irgendwo. Ja. Aber das ist ja zum Beispiel was, ich glaube, das ist wirklich nicht bekannt genug, dass es früher Menschenzoos gab. Ja. Ja, wobei, also mit früher meinst du bis in die, was war das, 70er Jahre in Deutschland? Nein, das war doch nicht bis in den 70er Jahren. Da gibt es doch super spät, gab es doch dieses Lilliputanerland, wo du einfach bei Leuten in die Wohnung gucken konntest, was einfach in so einem deutschen Freizeitpark war. Das muss man nachgucken, das ist echt, wenn du das liest, denkst du dir, wann war denn das irgendwie in den 20ern und dann guckst du auf die Jahreszeit und denkst dir so, ach du liebe Zeit. Ja, aber das gibt's ja heute noch. Es gibt so einen Freizeitpark irgendwo in Asien, wo lauter so Kleinwüchsige dann irgendwie in so Häusern leben und also auftreten. Finde ich bedingungslos scheiße, aber es ist trotzdem immer was anderes, als wenn du wie ein Tier einfach einen Schwarzen und einen Asiaten und einen sonst wie aufstellst. Naja, klar. Und das gibt es garantiert nicht mehr seit dem 20. Jahrhundert. So. Also, und da sind wir jetzt genau im Bereich, wo, glaube ich, wieder, im Bereich der Freakshows. So. Das war ein ganz, ganz klares Ding. Ja. Und da waren die Verhältnisse ja auch ganz schlimm. Und da will ich jetzt auch so ein bisschen mit hin. Also, wobei, da muss ich jetzt wieder an einen Typ denken, der irgendwie seinen Zoo, ich mache gerade Airquotes, also so Anführungszeichen in die Luft, gemacht hatte, wo er lautet exotische Tiere ausgestellt hat, was dann sowas war wie ein angemalter Hund, den er als Zebra verkauft hat und so Zeug. Ja, aber so ähnlich war hier Barnum auch unterwegs. Also er hat zeitweise hat er ein Museum betrieben, da hat er eine Meerjungfrau ausgestellt, eine mumifizierte. Dafür wurde ein halber Affe auf einen Lachs genäht. Und die, Lachs! Das einzige Fabelwesen, was er wirklich hatte, war eine Harpie und die hat ihn dann getötet. Nee, aber der hatte tatsächlich auch lebendige Walfische im Keller. In seinem Museum. Also das war also ein ganz, ganz schlimmer Typ. Ja. Der ist mit dieser Frau, ist er durch Amerika gezogen und sie war quasi schon seine Sklavin und dann ist er irgendwo in so eine Anti-Sklaven-Bewegung reingeraten und denen hat er dann erzählt, dass sie gerade jetzt hier quasi sich, also sie ist eine befreite Sklavin und sie versucht jetzt Awareness für das Thema Sklaven irgendwie zu machen und Geld einzusammeln für ihre Brüder und Schwestern, damit sie die freikaufen können. So, und er hat halt quasi jedem genau das erzählt, was er hören will, nur um irgendwie einen Reibach zu machen. Und da haben ihm dann Leute noch extra Geld dafür sogar gegeben, ne, dass sie für den guten Zweck, dass sie die Familie der armen Frau freikaufen können und er hat halt einfach versoffen mit seinen Kumpels. So, Gott, so ein Typ war das. Und der hat auch Wachsfiguren von amerikanischen Präsidenten in Frauenklamotten ausgestellt und später dann eben auch kleinwüchsige, fettleibige, schrumpfköpfige und andere auf unterschiedlichste Weise nicht der Norm entsprechende Menschen unter Vertrag genommen. Und was unter Vertrag genommen ist auch noch sehr, sehr vorsichtig ausgedrückt. Oft waren es halt irgendwie einfach Sklaven oder sonst was. Und hat in der Regel auch absurde Lebensgeschichten dazu erfunden. Und der Gipfel bei ihm war eigentlich, er hat dann oft öffentlich Kritik an sich selbst geübt, unter Decknamen in der Zeitung zum Beispiel. Ja. Um sich wieder ins Gespräch zu bringen. Um so einen Skandal. Genau. Ja, um so ein bisschen mediale Aufmerksamkeit abzulegen. Ja, der hat das System verstanden, würde ich sagen. Also Leute, ich habe gerade mal geguckt, diese Lilliputaner Stadt gab es bis 96. Ja. Also, Leute, hört euch. Ich verlinke den Artikel. Hört euch, lest diesen Artikel, hört euch den Dollop 291 über Barnum an. Mhm. Der begründet am Ende quasi seiner Karriere dann fast schon ein zeitweise fast alles beherrschendes Zirkusimperium. Und deswegen gehört er hierhin rein. Also, wenn du auch heute noch ist der Name Barnum im Zirkusumfeld ein großer Name. Aber ist es damit ein Schimpfwort oder auch so, naja, der hat es halt etabliert und vieles geschafft. Ich glaube, es ist jetzt losgelöst davon. Ja. Es hat jetzt ja mit ihm wenig zu tun, außer dass sein Name irgendwie draufsteht. Aber er hat halt sowas von viel Kohle auf ultraschäbigste Art und Weise gemacht und damit natürlich dieses Imperium begründet. Also, aber gut, da gibt es andere Firmen auch. Ne? Haben wir schon mal über dieses abgestürzte Drogenflugzeug haben wir schon mal in Kalifornien geredet? Also ich habe einen Podcast drüber gehört, aber ich bin mir nicht sicher. Den habe sicher auch ich euch empfohlen. Und dann haben wir darüber gesprochen in irgendeiner Form. Aber ich weiß nicht, ob wir es im Podcast gemacht haben oder außerhalb. Da ist ja auch irgendein Drogenflieger abgestürzt in Kalifornien im Yosemite Park an einem schwer zugänglichen Gelände. Und da sind die ganzen damals Kletterfreaks, die da gewohnt haben in diesem Nationalpark, sind dann dahin und haben die Drogen rausgetaucht. Und plötzlich, ja, vor allem alle wollten da plötzlich an der Stelle klettern, weil es so schön ist da. Ja, ja, und das waren halt die einzigen, die da wirklich irgendwie überhaupt hinkamen so richtig. Und die waren aber auch mit dilettantischer Ausrüstung und so weiter. Also sie haben da ganz viel Drogen geborgen, geraucht und verkauft und mit diesem Geld sind viele der heute bekannten Automarken entstanden. Sowas wie Black Diamond, ich weiß nicht, ob es wirklich Black Diamond war, aber sowas in der Liga von Black Diamond und anderen. Also das finde ich eine ziemlich krasse Sache. Und ich glaub, das ist auch den Ruf hatte irgendwie so, das ist so und so Gras, weil das irgendwie, weil das ja verunreinigt war mit dem ganzen Motoröl, ja, das aufgelaufen ist und so. Und das so. Es hat noch viel mehr geknallt und so. Genau, und also ich glaube, es gibt in vielen Firmen gibt es so schwierige Anfangsgeschichten. Auch Coca-Cola hat eine ziemlich geile Anfangsgeschichte. Mhm. Ja, so wenn du mal diese ganze Zeit mit den Drogen und doppelt verkauften Patenten und so weiter dir anschaust. Und ebenso auch bei diesem Barnum. Und der ist jetzt 1880 hier aufgetaucht und angeblich, so erzählt er es, hat Saislin angefleht, dass er sie quasi befreien soll, weil Farini sie so schlecht bezahlt. Und zwar so schlecht, dass sie sogar zu den Auftritten mit dem Zug mit eigenen Tickets zweiter Klasse anreisen muss. Ja, also, dass er noch nicht mal irgendwie die Beförderung organisiert für sie. Ich bezweifle, dass das wirklich so auch richtig ist. Das hat Barnum so erzählt, es so. Mhm. Aber ich glaube schon, dass das Korn der Wahrheit darin ist, dass Farini und Cecil nicht auf Augenhöhe agiert haben. Nicht gleichmäßig zufrieden mit den Konditionen des Vertrags waren, in dem Verhältnis, sie standen. Sie hat angeblich Farini auch schon nach mehr Kohle gefragt und angeblich soll er dann angefangen haben, heimlich weitere Saisels auszubilden. Und er hat auch ein Patent auf diese Saisel. Auf diese Kanone hauptsächlich. Okay. Seit 1871 sogar schon, also schon 5-6 Jahre bevor sie mit diesem Trick aufgetreten ist, hat er ein Patent sich geben lassen. Auch für, wieder geil, wenn du überlegst, wenn wir wiederholen, das haben vorher eigentlich schon andere gemacht. Ja, ne? Ein Patent für certain new and useful apparatus for projecting personas and articles into or through the air. Also einen bestimmten neuen nützlichen Apparat, nützlich, ich wollte sagen, um Leute oder Dinge durch die Luft zu schießen. Ja, aber das Ding ist, es gehört halt auch nicht viel dazu, geschossen zu werden, oder? Es ist, glaube ich, ein relativ simpler Federmechanismus. Nein, aber also ich könnte mich auch schießen lassen, da muss ich kein Akrobat dazu sein. Ja, ich glaube halt, damit du ordentlich landest und dich dauerhaft nicht verletzt. Also ich glaube, da musste der Akrobat sein. Was ich vorhin gesagt habe, es gibt Dinge, die sind viel, viel schwerer zu erlernen als sowas. Aber es ist schon wichtig, dass du eine gewisse Steifigkeit im Körper hast und diesen Druck erstmal abrollen abkannst. Beim Kampfsport. Also du hast zwischen 7 und 11 G, das ist auch da unterschiedliche Quellen, unterschiedliche Kanonen, unterschiedliche Jahrzehnte. Aber es kann bis 11 G schon gehen. Und das ist was, das du untrainiert nicht so ohne weiteres wegsteckst. Nee, da bist du üblicherweise ohnmächtig. Krass, wie weit die damals schon waren, wenn wir überlegen, dass wir jetzt erst 5 G haben. Oh, wow. Und selbst das ist ja schon gesundheitsschädlich. Ja. Ja. Ey, jetzt hör mir auf. Naja, du musst halt deinen Aluhut aufziehen. Ja, genau. Barnum. Und du musst dich erden. Du musst einfach dein Nasenpiercing nehmen und erden. Dann aber das hatte ich hier vorhin schon, da war irgendwas nicht geerdet und dann habe ich nur den Stecker ein geiles Geräusch in die Nähe meines Notebooks gebracht und dann plötzlich hat es irgendwo geklingelt. Und hier. Dann war so ein Geräusch. Fantastisch, ey. Es waren einige verdammte Seelen, glaube ich. Einfach USB und Audio, alles Hölle. Alles Hölle. Barnum nimmt schlussendlich sowohl Farini als auch Cecil unter Vertrag. Und damit kommen sie auch irgendwie um dieses Artistikverbot so ein bisschen rum, ne? Weil sie jetzt mit ihm nach Amerika gehen und da auf Tour. Und da haben sie jetzt schon nicht das Problem, dass Frauen keine gefährlichen Stunts aufführen dürfen. Und das schlägt natürlich auch in Amerika unglaublich ein. Allein in Chicago werden bis zu 100.000 Menschen die Show von ihr sehen. Im Jahr darauf kehrt das Artistenduo nochmal für einige Shows zurück ins Aquarium, bevor es dann 1882 erneut mit Barnum auf Tour geht. Farini ist ein kluger Geschäftsmann, ja, der verkauft diesen Kanonentrick dann einfach mehrfach weiter. Er hat ja jetzt schon andere Sessels ausgebettet. Franchising. Gibt es quasi franchise-mäßig raus und zeitweise fliegen wohl bis zu 5 Sessels mehr oder weniger zeitgleich aus irgendwelchen Kanonen. Das ist wie so ein Subway, aber mit Leuten, die mit Kanonen rumgeschossen werden. Genau. Und Rossa nennt sich daraufhin irgendwann nur noch The Original Sessel. Die Tage bin ich erst wieder auf einen von mir gesaveten Reddit-Artikel gestoßen, wonach es Berechnungen gibt, wie viele Personen zeitgleich weltweit immer besoffen sind. Okay. Oh, wie viel sind das ungefähr? Ich habe es leider vergessen, aber ich finde es auch witzig. Waren die schon mal alle in einem Raum? Tatsächlich. Ich finde es witzig, wie viele Menschen sind zeitgleich in der Luft, weil ein Katapult sie herausgeschossen hat. Oh, das ist eine schöne Idee. Das erinnert mich an so ein Badesalz-Sketch von mit irgendwie Chinesen, die von dem Stuhl springen, alle gleichzeitig und damit Erdbeben auslösen. Ach, egal. Das erinnert mich eher an hier, wie heißt der hier, den Strichmännchen-Physiktester, wie heißt der? XKCD. Das klingt eher nach einem Experiment von dem. Den kennst du nicht? Geistiges. Also der Gag ist, die machen ein menschliches Trapez auf einem Stuhl und dann stellt er sich das so vor und dann sagt er, also Halde könnt ihr die vielleicht noch, aber Hübbe könnt ihr nicht mehr. Kennst du das? Nee. Doesn't ring a bell? Okay. Nee. Egal. Cecil heiratet in den 1880ern George O. Starr, einen Talentscout und Presseagenten unter anderem in den Diensten von P.T. Barnum. Was ist das Gegenstück? Die Kanone ist ja offensichtlich dieses Objekt. Sie ist der Kanonenball, aber was ist er dann in diesem Bild? Der Farini. Nein, der Geliebte. Der Geliebte? Ja. Was ist er in dem Bild? Ja. Also du musst doch, also wenn du jetzt den jetzt mal eine Hochzeitstorte machen würdest und dann machst du sie drauf, die so zu so einer Kugel zusammengerollt ist. Na, er ist das Netz. Er ist dann das Netz? Ja. Er ist das Netz. Schön. Wobei man heute wahrscheinlich eher Luftkissen nehmen würde. Ja. Habt ihr das gerade auch gespürt? Okay. Nein. Dann hast du gepupst? War das dein Luftkissen? Nein. Okay. Irgendwann in dieser Zeit trennt sie sich beruflich vom großen Farini. Das heißt dann aber logischerweise in der Konsequenz auch, dass keine Kanone. Sie nicht mehr aus der Kanone geschossen werden darf. Mhm. Weil Patent und so. Es ist, ist absurd eigentlich, ne? Ja, ja. Aber ihr Ruf ist glücklicherweise längst über diesen Trick hinausgewachsen und so tourt sie in den späten 1880ern mit einem Katapult nochmal als echter Zirkusstar durch die USA. Ja, oder mit einem Mörser statt einer Kanone. Ja, das wäre auch eine Idee. Aber in den USA jetzt schon als Jetzt in den USA Star. Als Star, ja. Okay, ja, 100.000 also, Leute allein in Chicago, die ist bekannt. Ja. Boah. Die ist bekannt. Ja, aber da ist halt manchmal die Frage, bist du namentlich ordentlich bekannt, auch mit den Plakaten, oder ist halt die Kanone oder ja, der aber sie wurde, Bekannte? Sie aber wurde, offensichtlich. Sie wurde von vornherein genau. Ganz klar, jetzt kann ich ja mal hier kurz in mein Szene Buch, gesetzt. In mein Buch gucken. Hier ein Foto von ihr, ich gebe es euch gleich. Jetzt gucke ich mal. Oh, das, ich sehe eine Kanone, es eine gibt, hängende. Es gibt so ein schönes Plakat auch mit ihr hier. Ja. Cecil im Aquarium und so. Also da ist schon ganz klar, ich gebe es euch mal. Gerne. Also wir sehen, da ist ganz klar 7 im Vordergrund. Einen altmodischen Werbedruck, also so ein Plakat mit roten Lettern steht drüber in so verschrunken, verschenkt Cecil und drunter Royal Aquarium Westminster, The Human Cannonball. Und sie eben aus so einer ja altertümlich wirkenden Kanone, wie auf so einer Stadtwand oben auf dem Berg wird sie rausgeballert und sie guckt so ein bisschen zurück, während sie durch die Lüfte schwebt. Und oben der Mond noch ein bisschen, über die Welt. Ein bisschen wie Münchhausen, nur ohne Kugel. Ja. Du kannst noch eine Seite zurückblättern, dann siehst du noch ein Foto von ihr und der Kanone. Mhm. Also ein richtiges Foto. Oh, tatsächlich. Oh ja. Das ist ein Apparat. Ja, ja. Da passt sie ja gefühlt zweimal rein, ne? Von der Länge allein schon. Na, oder fast. Ist schon ordentlich lang. Also man, in den Beschreibungen ist es so, dass immer ihre Haare oben noch ein bisschen rausgucken, aber. Ja, und wenn er das unten, ja gut, ich weiß ja nicht, wie tief der ist. Und wenn er das unten ist, hat er eher so einen Rasputin-Bart als einen Bösewicht-Schnorre. Das sieht echt ultra aus wie Rasputin. Aber auf die Gefahren, das Böse zu relativieren, aber am Ende des Tages ist es jetzt so, dass sie trotz der Minderstellung als Frau ja dann den Star-Ruhm bekommen hat. Also das ist ja tatsächlich schon was, was man ihm dann zugutehalten muss an der Stelle. Was man ihm zugutehalten muss? Finde ich schon. Also ich meine, er hätte ja sie... Wow! Aber er hätte sie ja nicht featuren müssen in dem Ausmaß. Naja, aber also diese Nummer funktioniert natürlich extrem gut, weil sie das arme, schwache Fräulein ist. Ja. Und das hätte er mit seinem Sohn, er hat es ja mit seinem Sohn scheinbar auch versucht, das hätte er mit seinem Sohn nie so aufgeblasen. Aber ich verstehe schon ein bisschen, Fräulein hätte man auch beliebig austauschen genau, können. Genau, aber du hättest nicht so sehr ihren Namen vorne drauf klatschen müssen. Du hättest irgendwie Human Cannonball bei so und so. Der Damsel in Mistress. Aber vielleicht auch hier, es funktioniert halt wahrscheinlich marketingmäßig wieder deutlich besser, wenn du dir auch einen Namen gibst. Weil gerade, was Jürgen ja sagt, ne, wenn die so als die arme Frau, das arme Mädchen, das geschossen wird, inszeniert wird, dann willst du ja mehr über die wissen, damit du Mitgefühl hast, damit du mehr mitfiebern kannst. Lasst uns gleich nach ihrem Tod dann nochmal kurz drüber diskutieren. Ja? Sie stirbt jetzt. Nein, sie singt erst noch in der Oper mit. Bleivergiftung. Sie singt noch ab und zu in der Oper mit und stirbt dann. Nein. Sie hat noch einen kleinen Nebengig in den USA. Sie springt im Auftrag der New Yorker Feuerwehr aus dem vierten Stock verschiedener Gebäude in Sprungtücher, um vor allem den Frauen die Angst vor so einem Sprung im Ernstfall zu nehmen. Naja. Es ist lustig, weil sie dann auch immer erst noch so ein Gummiband um ihren Rock tut, damit der nicht irgendwie hochgeweht wird und dann springt die da noch. Züchtig aussieht. So ganz grazil und ganz entspannt und es ist quasi eine Werbe-Awareness-Kampagne für Springen. Lasst euch nicht, verbrennt nicht, springt lieber aus dem Fenster, so ungefähr. Ich wüsste wirklich, ob, also war es wirklich eine Sache, dass Leute so viel Angst vorm Springen hatten, dass sie lieber verbrannt sind? Ich glaube. Ja, naja, das glaube ich auch. Ich glaube, das würde jetzt noch passieren. Also unterschätzt man nicht, wie viel Überwindung es dich kostet, aus dem vierten Stock keine zu Frage, springen. Ich habe ein bisschen Höhenangst. Ist halt echt das hoch. Fucking hoch. Ja, aber die Frage ist halt, wenn hinter dir irgendwann das Feuer kommt, was du dann machst. Ja, aber wahrscheinlich, aber du kippst wahrscheinlich um wegen der Hitze oder dem Rauch. Vor lauter Panik machst du gar nichts mehr. Ja, du hast recht. Du hast recht. Ich vergesse wirklich immer, wie arg das ist, wenn Leute in Panik verfallen oder nicht wissen sollen, was sie tun, dass sie dann alles vergessen. Also selbst Leute, die frischen Erste-Hilfe-Kurs gemacht haben. Das ist genau das, was ich dir vorhin erklärt habe. Da hilft Szenario-Management und genau das macht sie in dem Moment. Ja. Also indem du einfach Worst-Case-Szenarios in deinem Kopf durchspielst, so absurd sie auch sind, aber wenn du wirklich mal in so eine Situation kommst, weißt du genau, was du tun musst. Wann habt ihr das besprochen? Als ich vorhin mal kurz draußen war und noch so wie aggressiv Leute irgendwie zur Sau gemacht hast vorhin. Vor der Tür. Nein. Was machen wir, wenn er jetzt nicht mehr kommt? Ja, da haben wir das besprochen. Okay, schön. Doof. Ihre Karriere endet 1891 und sie ist gerade mal 28. Jäh nach einem 15 Meter Nahtodsturz bei einem Zirkusauftritt in New Mexico. Sie landet auf Händen und Knien und einer der Masten, der ihr Hochseil gehalten hat, kracht ihr auf den Rücken. Das ist so ein bisschen Slapstick an der Stelle. Also das ist jetzt pietätlos, aber es ist so ein bisschen Slapstick. Ja, du fällst vom Hochseil und dann fällt auch noch das Hochseil auf dich drauf. Mhm. Das klingt an meinem Tag. Das ist so ein Monty Python-Ding, ne? So eine Terry, ja, da wird Terry dann Gilliam noch Animation. Die Feuerwehr drüber fahren und. Und dann kommt der Fuß. Ja, so ungefähr. Klar. Der Fuß. Das ist doch, du weißt, was ich meine, oder? So ein eingezeichneter Fuß. Eine Zeichnung. Ja, die, einfach diese Fuß, die von oben runterkommt und einfach macht du die Szene damit beendet. Die Kollegen nehmen, ja, und dann gäbe es aber noch einen Gag, wo sie nochmal irgendwo einfach nur am Boden liegt, überfahren, so im Hintergrund. Ja, aber drei Szenen später. Genau. Ja. Also, die Kollegen eilen jetzt natürlich zur Hilfe, nehmen den Masten von ihr runter und versuchen sie aufzurichten. Ja, ich meine, Publikum und so, da muss der auch irgendwie. Und sie ist aber so fest in sich zusammengekrümmt, dass sie das gar nicht so richtig schaffen. Dann versuchen sie es mit ein bisschen mehr Gewalt. Und das Publikum ist komplett geschockt, ja. Und sie schreit und die sind baff und in Panik. Cecil kommt wie durch ein Wunder, zwar mit einem gebrochenen Rücken, aber immerhin ohne Lähmung davon. Boah. Nimmt das aber als Anlass, ihre Karriere zu beenden. Mhm. Naja, das und mehrere Monate in dem Ganzkörpergips. So, da hat man vielleicht auch einfach dann die Schnauze so ein bisschen voll. Naja. Und du weißt ja auch nicht, wie sehr sie danach wieder schmerzfrei vernünftig agieren kann. Und dann ist halt vielleicht Akrobatik nicht mehr der weitere Lebensentwurf. Aber wie sieht es ums Finanzielle aus? Kann sie sich das denn leisten, dass sie aufhört? Ja, ich glaube schon. Ja. Okay. Also sie hat schon auch, das muss man auch Barnum jetzt sicherlich, kann man ihm vieles vorwerfen, aber sie hat mit dem schon auch Geld verdient. Aber leider, als sie am Boden war und der Fuß auf sie runter ist, ist gleichzeitig der Arzt gekommen und hat gesagt, sie hat Krebs. Und deswegen zwei Jahre später. Was ist denn jetzt los? Naja, wenn wir sagen, alles Negative gleichzeitig. Ja, wenn wir schon bei alles Negative sind, man muss sich auch mal klar machen, insgesamt erleiden mehr als 30 menschliche Kanonenkugeln ähnliche karrierebeendende Unfälle oder halt Fataleres. Ja, also. Wer hätte das kommen sehen können? Wer könnte das? Das trifft mich überraschend. Ihr Ehemann, der mittlerweile für Barnum & Bailey in Europa arbeitet, nimmt sie wieder mit zurück nach England, wo er dann 1915 in Upper Norwood verstirbt. Und sie nimmt sich dann nochmal seinen letzten Wunsch zum Anlass, um nochmal mit dem Schiff von England in die USA zu fahren und unterwegs jetzt seine... Jetzt habe ich einen Moment gedacht, so er will nochmal mit der Kanone geschossen werden. Oder so. Na, er möchte auf dem Meer verstreut werden. Und deswegen fährt sie nochmal mit dem Schiff und schmeißt ihn über Bord. Und später zieht sie dann an die Riviera, wo sie Zeitungsberichten zufolge ihren Lebensabend mit Roulette und Kunst verbringt. Könnte mir Schlimmeres haben, oder? Je nach... Sophisticated. Also so viel zum Geld, dass sie... Also ein bisschen was hat sie sicherlich. Also nicht, ich soll auf Roulette stehen oder so, aber... So. Je nach Quelle verstirbt Cecil Richter 1922, 1923 oder 1937. Das Letztere scheint mir die plausibelste Variante zu sein. Die eigentliche Frage an der Sache ist aber doch, macht jemand sowas heute immer noch? A, natürlich. Also man denke an so verrückte Leute wie die von Jackass. Aber eine andere Frage, die ich jetzt an der Stelle noch hätte, wenn da so viele Leute verunglückt sind und die waren alle in diesem Franchise drin, ob dann, ich stelle mir nur so vor, wenn diese Franchise-Firma mit den Kanonen, mit den menschlichen Kanonenkugeln, wenn die so an der Börse notiert wäre, dass dann die Aktienkurse komplett einbricht, so, ah, wir haben 30 Verletzte, ach du liebe Zeit, oh, Aktienkurs fällt auf. Also ich habe nicht den geringsten Zweifel, dass das heutzutage noch passiert. Klar. Weil so viel gefährlichere Sachen heutzutage getan werden noch. Ja plus so. Wenn du halt heute die Maschinerien fertigst, könntest du, wenn du wolltest, erinnerst du dich, deutlich sicher bauen. Du kennst auch Geiselwind. Ja. Und da gibt es auch den Freizeitpark in Geiselwind in Franken. Genau, da komme ich ja aus der Ecke her. Das war kein unüblicher Schulausflug. Und das ist zum Beispiel die Acapulco-Springer in Geiselwind. Da ist auch mal einer gestorben bei der... also im Prinzip ist es... Wirklich? Ja, ja. Ich weiß, damals, als ich ein Kind war, war das ein Ding, ich weiß nicht, ob das unterdessen noch ist, so Kunstspringer halt, die halt gleichzeitig in ein kleines Becken springen. Und es war ein kleines Becken und das ist immer noch erinnern, dass da mal einer gestorben ist. Das ist aber immer noch ein großes Ding. Ist da nicht auch mal irgendwo eine Achterbahn abgestürzt? Wo waren das? Das war auch in einem deutschen Freizeitpark, das ist nicht ganz so... Also ich weiß nur die Story von, und ich glaube, das war Geiselwind, dass vor seinem Geisterhaus eine Besucherin den Grabstein von ihrem eigenen Opa wiedergefunden hat. What? Weil eigentlich, also die haben halt fürs Gruselhaus Grabsteine gekauft, um die davor zu stellen. Und das war halt ein, wie sagt man, wenn man sagt, es ist so und so lang her, dann irgendwie kommt der Grabstein weg. Ausgegraben. Dann wird es neu genutzt. Ja, genau, aber dann hat ja sich niemand drum gekümmert. Dann hat sie sich um das Grab ihres Großvaters nicht gekümmert. Nee, irgendwann läuft das aus. Das, ja, das kannst du aber doch verlängern. Das kannst du verlängern. Das kannst du verlängern, genau. Aber hat sie ja dann nicht gemacht. Ich glaube, das ist irgendwann. Es gibt, glaube ich, eine Obergrenze. Nein. Doch, ich glaube schon. Nein. Ist ja egal, sozusagen. Aber du entscheidest dich vielleicht auch irgendwann dafür, das ist jetzt 30 Jahre her, wir wollen es jetzt nicht verlängern. Warum auch immer, ne? Oder wie lange auch immer. Ist ja nicht so wichtig. Der Punkt ist nur, dass sie halt den Grabstein weggenommen haben. Und der Steinmetz aber halt nicht den Namen rausgeklopft hat, sondern einfach den Stein 1:1 in den Freizeitpark reingestellt hat. Und das war halt irgendwie so. Ja, das wäre ja ohne Namen auch langweilig dann. Ja, genau, aber das ist halt, stell dir das halt vor, du gehst in den Freizeitpark und plötzlich ist da der Grabstein von deinem Opa. Passiert. Also, um eure Frage zu beantworten, natürlich machen das noch Leute. Mich wundert nur, dass ich das wirklich seit Monkey Island nicht mehr irgendwo wahrgenommen habe. Also, dass das mal irgendwo einer gemacht hätte. Aber, also, ja, aber die Hauptfrage ist, springen die denn mit einem Topf als Schutz auf den Kopf? Ich glaube, die haben gar nichts groß auf dem Kopf. Ich glaube, das ist auch schon wurscht. Ja. Weil, dass du irgendwo dagegen fliegst, ich glaube, die Chance ist relativ gering. Mhm. Und wenn, dann hilft dir, glaube ich, auch ein Helm nichts mehr. Also, eine Honorable Mention ist David the Bullet Smith Jr. Der ist im März 2011 fast 60 Meter weit gesprungen. 23 Meter hoch und er hatte ungefähr 120 Sachen drauf. Ich finde es schön, dass du sagst, gesprungen. Wow. Geflogen, vielleicht eher. Er hat einen Weltrekordversuch an der Stelle. Er ist gescheitert. Knapp an dem Rekord gescheitert. Also er ist heil angekommen. Aber 2002 hat sein eigener Vater, David Cannonball Smith Senior, den Weltrekord aufgestellt, den er dann nicht brechen konnte. Bitte sag mir, dass der Zweitname ihm schon zur Geburt gegeben worden ist, dass er sozusagen sein Leben lang nur hingewirkt hat, dem Namen gerecht zu werden. Vielleicht hat er auch keine Haare gehabt bei der Geburt. Ah ja. Nein, der ist einen knappen Meter weiter geflogen. Aber ich meine, 60 Meter, das klingt jetzt nach nicht viel, aber wenn du das Fliegen zurücklegst, das ist ordentlich. Heute gibt's, also ich habe jetzt unterschiedliche Quellen und das ist jetzt, das diffundiert ja jetzt so in die Internetzeit auch rein, dass das quasi auch damals schon live irgendwie im Internet aufgegriffen wurde. Also da gibt's Artikel aus der Zeit und so. Und irgendeinen Artikel habe ich gelesen, demnach nach 2011, wo irgendeiner nochmal verunglückt ist, dann eigentlich keiner mehr das gemacht hat. Stimmt aber nicht. Also heutzutage macht man das wieder. Es gibt eine menschliche Kanonenkugel, die heißt Gemma the Jet Kirby. Das ist eine junge Artistin, die schon mehr als 500 Flüge aus so einer Kanone hinter sich hat. Mhm. Unter anderem oder hauptsächlich für Ringling Bros and Barnum Bailey Zirkus. Die kämen ja doch irgendwo her. Also der ist auch heute noch quasi, wie gesagt, der Name im Zirkuswesen bekannt. Die hat auch eine Facebook-Seite, also das ist jetzt, da sind wir jetzt wirklich in der Moderne. Und wäre das nicht eine Alternative zum öffentlichen Nahverkehr, so für Innenstädte, die überlastet sind? Witzigerweise habe ich auch einen Blogartikel über, ich glaube, es war New York damals, wo es genau um so ein Problem ging. Und da hat eine fehlende Brücke, hat so ein Nahverkehrsthema ausgelöst. Lassen sie sich rüberschießen. Und da gab es dann tatsächlich in den Zeitungen so Comicstrips, wo dann Leute mit Kanonen drüber geschossen worden oder an einem Hochseil oder in so eine, durch so eine Röhre so durch. Und ja, nee, vor allem, was ich mir da vorstelle, ist, dass das der Moment ist in deinem Leben, wo du dann mal ehrlich angibst, welches Gewicht du hast. Auf jeden Fall. Ja, beim Bungee wäre auch sowas, da wäre ich auch ehrlich. Ja. Bin auch so ehrlich, aber und das ist jedenfalls nicht der Moment für Verlegenheiten. Jetzt ist, ihr habt das vorhin jetzt ja auch schon so leicht mal angeschnitten, das Thema. Wir müssen das jetzt aber nochmal so richtig auf den Tisch holen, weil ich glaube, dass es uns gar nicht so bewusst ist, was Frauen im Zirkus eigentlich alles geleistet haben. Und das meine ich keineswegs artistisch, sondern gesellschaftspolitisch. Oh. Und da war Sazel nicht die Einzige. Deswegen habe ich noch ein paar Frauen mitgebracht und möchte über die reden, vor allem mit Fokus auf ihre Vorreiterrolle in der Emanzipation. Und da I'm all ears. Ja, Frauen am Steuer von Automobilen, Frauen auf Fahrrädern, Frauen in körperbetonten Kostümen, Frauen beim Sport, frei, ungebunden, selbstbewusst, mutig, emanzipiert. Sowas gab es eigentlich jahrzehntelang nur im Zirkus. Gab es woanders nicht, ja. Eigentlich absurd, wenn du dir überlegst, dass das ja eigentlich wie so eine Art Parallel- oder wirre Scheinwelt komplett. Aus, irgendwo auch noch aus, ne? Komplett, das war also natürlich eine reell gelebte Welt, wie es ja auch heute aber mit komplett anderen ist, Konventionen, genau, mit komplett anderen Gepflogenheiten, das war wie eine andere Welt, das stimmt. Die Manege hat damit keinen kleinen Teil zumindest zur Vorbereitung der Gleichstellung der Geschlechter beigetragen, so würde ich sagen. Und es ging im Zirkus sogar so weit, hat man vorhin auch schon am Rande, dass Männer sich als Frauen ausgegeben haben, um mehr Anerkennung für ihre Kunst zu finden und auch mehr Kohle zu verdienen. Also Frauen wurden tatsächlich mitunter im Zirkus besser bezahlt als Männer. Und viele fanden sich dadurch in so einem Zwiespalt wieder. Also die mussten beruflich schon allein auch auf Mieder, Korsette, auf Kleider verzichten, ja. Wurden dann aber oft für Fotoaufnahmen dann so als die Frauen halt klassisch feminin irgendwie rausgeputzt, ja. Und die waren oft so in diesem Spagat irgendwie dazwischen. Also die meisten waren nicht wirklich, man kann nicht sagen, dass die durchemanzipiert waren. Aber gerade deswegen haben die eigentlich noch viel mehr zum Ausdruck gebracht, wie absurd eigentlich diese ganzen gesellschaftlichen Konventionen waren. Ja, gerade wenn es um Kleidung geht, ja. Bei Sazel zum Beispiel, ein Teil ihres Reizes von der Show war ganz klar, weil die sich halt fast komplett ausziehen musste, um in diese Kanone reinzupassen. Ja. Was du niemals sonst gesehen hast also im Alltag. Also viktorianische Zeit, überleg dir mal die Kleider. Auch in dem Zeitalter, ja. Und das war schon... Nee, nicht das, was du gerade machst. Also ich glaube, viktorianisch ist es gar nicht so super Walla Walla, sondern da ging es ja auch mit der Schnürerei los und Korsett und hast du nicht gesehen alles. Das auch, ja, aber es war schon irgendwie sehr bedeckt alles. Natürlich, also da gab es X-Lagen. Keine nackte Haut und nix. Ich kann auch ganz stark empfehlen, da gibt es eine ganz coole Serie von der BBC, glaube ich, die ist auch auf YouTube. Da geht es ganz viel auch um den Haushalt und den Hausstand im viktorianischen Zeitalter, wo eine Frau dann auch so alte Kostüme und nachgebaute Sachen ausprobiert und dann machen sie halt mit der auch so Sachen wie, hier du ziehst einmal die Klamotten an und dann läufst du ein paar Mal Treppen, wie sie zu der Zeit waren, auch hoch und runter, und dann messen wir mal, wie viel Luft du kriegst. Das ist so und krass, was wenn Menschen irgendjemand was von haben. Irgendwie sich beschwert mit, ich muss eine Maske tragen, ich krieg nicht so gut Luft, dann probiert mal so ein fucking Korsett anzuziehen und diese Klamotten, mein lieber Gesangsverein, da kriegst du wirklich keine Luft. Menschen haben sich früher einfach nicht so beschwert. So, keine Ahnung, wir sind halt einfach unglaublich verweichlicht in der heutigen Gesellschaft in vielerlei Hinsicht. Ja, aber das finde ich auch jetzt erstmal nicht schlimm. Aber man darf den Mund aufmachen. Nein, aber ja völlig keine Ahnung, so wie, ich habe es neulich schon gesagt, ich sag's nochmal, so eine meiner Lieblingsfolgen ist ja die erste Tour de France. Ja. Die Tortur der ersten Tour de France. Oh ja. Und, was die sich reingedreht haben, ey. Nein, aber ich wiederhole es nochmal, es gibt von Global Cycling Network gibt's ein Video, wie quasi zwei moderne Fahrer die Originaletappe von damals fahren. Mhm. Das kannst du dir nicht vorstellen. Das kommt in unserer Folge schon krass raus. Ja. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie diese Menschen sich geschuftet und geschunden haben, weil das Leben so hart war, dass das immer noch die bessere Wahl war. Ja. Ja. So, es ist wirklich, wir sind sowas von verwöhnt. Das stimmt. Das stimmt. Aber darf trotzdem was sagen. Wenn das wäre ein schönes Schlusswort, es geht aber noch weiter. Sehr gut. Ökonomische Unabhängigkeit ist auch noch so ein Aspekt. Also Frauen im Zirkus haben ihr eigenes Geld verdient und das ist sehr, sehr außergewöhnlich. Und sie hatten aber auch die Freiheiten, die dann damit einhergingen mitunter. Also einmal haben sie mehr verdient als Männer und haben quasi damit auch die Brötchen verdient, wenn sie überhaupt sich auf eine klassische Partnerschaft überhaupt eingelassen haben. Also gleichgeschlechtliche Beziehungen, kinderlose Ehen und sogar Ehen und Scheidungen waren da ziemlich normal eigentlich. Ja. Okay. Und oft wurde das dann sogar noch, es wurde nicht irgendwie dann vertuscht oder verheimlicht, es wurde oft sogar noch aufgebauscht und ausgeschlachtet und als faszinierende Hintergrundstory verkauft, ja, von irgendwelchen Artisten. Oder gerade bei Freakshows waren die Hintergrundgeschichten ein ganz, ganz wesentlicher Teil von dem Ganzen. Ich meine, das gibt dann halt manchmal von so einem Toll, dass es in der Form passieren kann und passiert, hin dann zu einem, guckt mal die oder nicht bloß die Ungewöhnlichen, sondern auch so die Außenseite. Das ist natürlich dann manchmal auch ein bisschen aus im Nachhinein, ne, so ein bisschen schwierig. Aber wenn es in der Normalisierung beiträgt oder überhaupt den Leuten aufzeigt, dass Dinge möglich sind, die für unmöglich galten, toll. Ja, ich glaube, dass das damals vielen auch gar nicht bewusst und vielen auch gar nicht angenehm war sogar. Also wie gesagt, die waren oft im Zwiespalt. Ja. Sie waren eigentlich in diesen klassischen Geschlechterkonventionen manchmal auch so aufgewachsen. Okay, viele sind in Schaustellerfamilien groß geworden, wo das ganz anders war. Aber manche sind ja da auch irgendwie von außen hereingekommen. Und sie wurden aber dann aus dieser klassischen Konventionen herausgerissen und in irgendwelche Rollen gesteckt. Ja. Cecil hat in dem Interview mal gesagt, dass ihr Verlangen nach Heimlichkeit so groß war, dass sie manchmal sogar den Küchenchef gebeten haben soll, dass sie einen Kuchen backen darf. Wo man sich denkt, so, das ist so das Sinnbild für das Hausfrauchen, ja, dass die sonntags dann irgendwie einen Kuchen backt. Und das war für sie so, sie war innerlich da so ein bisschen hin und her gerissen, ja, zwischen ihrer eigentlich emanzipierten Vorreiterrolle und auf der anderen Seite aber das, was die Gesellschaft eigentlich von ihr als Frau verlangt hat in der Zeit so. Soll ich nur sagen, jetzt habe ich Bock, Kuchen zu backen? Ja, brich mit den Konventionen, ja, aber, Philipp, ich kann dich nur dazu. Ja, aber ehrlich gesagt, ich liebe es, in einer Zeit zu leben, wo ich Kuchen backen kann, wo ich nicht schief dafür angeguckt werde. Ich habe lieber Kuchen gebacken immer schon als gegessen. Ja, geht mir aber auch so. Was ist dein Go-To-Kuchen? Ich habe schon Jahre keinen mehr Kuchen gebacken, aber sonst war es immer der Tassenkuchen. Naja, klar, ne? Geht super schnell und. Nein, das war das Einzige, gegessen, wo ich mir das Rezept merken kann, weil man von alles eine Tasse braucht. Mein Kumpel, der Matze, ist nämlich auch quasi, er liebt es auch und er hat einen Go-To-Kuchen, aber das ist ein russischer Zupfkuchen. Oh, ein. Und das ist halt ein sehr dekadenter Go-To-Kuchen. Das finde ich sehr schön. Also, mein Go-To-Ess-Kuchen ist Schneewittchenkuchen. Das ist ein bisschen ähnlich wie eine Donauwelle. Also du machst im Endeffekt wie so einen Marmorkuchen mit viel zu viel Kakao drin, sodass der richtig auch so ein bisschen, also jetzt nicht so krass wie ein Brownie oder so, aber schon sehr saftig ist. Kirschen drin, eine Schicht Pudding obendrauf und dann noch eine Schicht Schokolade obendrauf. Also für, es ist eher wie so eine Praline oder so ein pralinenartiges Ding. Donauwellen bin ich ja wiederum auch immer zu haben. Also Kuchen, ja, aber nicht, bei aber Donauwelle. Find ich die Sahne nicht geil. Da ist der Pudding, ja, finde ich es geil, wenn man es mit Pudding ersetzt. Pudding, genau. Ja, viel geiler. Kenne ich halt Schneewittchenkuchen. Okay. Also erstens, die Donauwelle von meiner Mutter ist legendär, die bringe ich mal mit bei Zeiten. Ja. Und das zweite ist, speaking of Moms Recipes, ich war in der Schule immer der heiße Scheiß, weil ich, wenn die Mama einen Kuchen gemacht hat, hat sie statt Eierlikörkuchen, hat sie Bananenlikörkuchen gemacht. What? Es gibt Bananenlikör? Es gibt Bananenlikör nämlich. Und die gab es aber, glaube ich, immer nur bei der Norma. Okay, so. Und da und hat da die dir Kuchen mit Schnaps drin mitgegeben? Nein, aber es ist genauso wie Eierlikör, ist ja auch nicht wirklich dann am Ende Alkohol drin im Eierlikörkuchen. Klar ist da Eierlikör drin. Hallo? Du kippst ja auch. Nein. Also Sekunde. Ist doch unwesentlich. Es ist nicht viel, genau. Aber ja, die Schicht oben ist so ein ja. Schaftkuchen. Nein, nein, wir sprechen von so einem weichen Schaftkuchen, quasi in so einem Kugelhupf. Ah, okay, weil ich kenne Eierlikörkuchen als so ein nussiger Kuchen, drauf. Wo dann oben so eine Schicht Sahne und ein Tante klein bisschen Eierlikör drauf ist. Und da ist dann schon, das ist schon eine messbare Menge an Eierlikör. Ja, aber es ist nicht so wie bei Rotweinkuchen, wo sich das irgendwie rausbeckt, glaube ich. Bei Eierlikör, ich glaube, da bleibt noch ordentlich was. Das, was du mit Rotweinkuchen gibst, das ist das, was ich als Eierlikörkuchen bezeichne. Und das gibt es wiederum dann in der Variante. Das heißt, du schmeißt es in den Teig rein. Ja, ich habe tatsächlich, ist mir gerade eingefallen, ich habe doch gebacken, entweder dieses oder letztes Jahr, und zwar Käsekuchen-Muffins mit Kirschen drin. Das war sehr gut. Ja. Und Streuseln drauf. Der Matze, eben jener, der auch den, ne, weil du sagst backen. Männer, die auf Kuchen starren. Der hat tatsächlich, also ich nenne jetzt keinen Namen, aber ich weiß nicht, wie recht es ihm ist und ich sage nicht, wo er jetzt arbeitet. Aber ich nenne keinen Namen, aber der Matze, der immer Kuchen backt. Der Matze, der immer russischen Zugfugen macht, der er hat, arbeitet übrigens in der Stadtbibliothek Fürth. Der hat sich durch die quasi erst Uni Deutschland, dann FH Deutschland, dann FH Österreich und dann hat er es mit Ach und Krach geschafft, den Abschluss zu machen und ist dann quasi aber doch in der Fahrradbranche gelandet, wie er quasi studiert hat, weil er sich seinen eigenen Sattel quasi gebacken hat. Weil Carbon backt man ja auch. Und er hat quasi dann seine Begeisterung für das Thema so deutlich quasi gemacht, dass er zum Vorstellungsgespräch trotz suboptimaler Noten und halt quasi hin und gerade noch so den Abschluss als solches, so als Ingenieur geschafft so und hätte den Job als solchen nicht bekommen, wenn er halt nicht quasi seinen selbstgebackenen Sattel dabei gehabt hätte. Also er hat quasi einen Abdruck von seinem Arsch in sein Bewerbungsgespräch mitgebracht. Das ist deine Interpretation der Dinge. Geil. Schön, dass wir jetzt einfach einen Ausflug über Kuchen hatten. Ich liebe es. Super. Das sollten wir mal so als Trailer für unseren Podcast. Ja, ja. Es geht gar nicht um Geschichte hier. The cake is no lie. Ihr wisst ja, dass ich ungern mit so kurzen Geschichten hier ankomme. Und deswegen habe ich noch ein paar mitgebracht. Hauptsächlich aus diesem schönen Buch hier, das ich jedem und vor allem dem Podcast von Her Story empfehlen kann. Tollkühne Frauen. Das ist ein sehr, sehr schönes Buch. Das kann Sekunde, ich muss es nochmal neu sagen. Tollkühne Frauen. Weil das ist wirklich so ein, die Frau auf dem Trapez, schauen Sie, staunen Sie und. Nein, das hier ist nämlich überhaupt nicht die Frau auf dem Trapez, aber zu der komme ich gleich. Nein, nein, aber weil die Bilder da drauf so einen, schon so einen Zirkus-Announcer-Flair haben. Also ich streife da jetzt einmal kurz mehr oder weniger durch dieses Buch so ein Stück weit, ein paar habe ich weggelassen, ein paar habe ich zusammengefasst, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, ohne Anspruch auf Reihenfolge oder irgendwas, einfach nur Dinge, die ich noch erwähnenswert fand. Zum Beispiel, was man vielleicht gar nicht so. Das Schöne finde ich übrigens, dass du jetzt Her Story erwähnt hast, anstatt ich wie die letzten zwei Male und du mir damit auch kein Stück draus drehen kannst, dass ich Entbehrliches noch nicht erwähnt habe. Hups, jetzt habe ich es erwähnt. Okay. Das war jetzt durch die Hintertür und links rum hinten durchs Auge. Ja. Danke übrigens für meinen Glitzersticker, Flo und Flo. Wo war ich? Was auch zum Thema Zirkus und vor allem ein ganz großes Ding bei Zirkus war ja oft die Sideshow, also das, was um den Zirkus herum noch passiert ist. Und da gab es in Amerika zum Beispiel, das hieß dann oft Dime-Shows, also 10-Cent-Unterhaltung quasi. Und ganz wichtiger Teil von diesen 10-Cent-Unterhaltungen war die Freakshow. Und bei den Freakshows hat man ja gerade schon ein paar Beispiele, gab es irgendwie kleinwüchsige, großwüchsige, dicke Menschen, die nach heutigen Maßstäben einfach auch gar nicht besonders dick sein mussten. Na gut, jetzt ziehst halt noch dicker an und rauscht es zur Sache hoch. Ja. Und aber auch, und das war mir jetzt gar nicht so klar, ein wesentlicher Teil davon waren tätowierte Menschen. Mhm. Habe ich hier, da kann man jetzt auch nochmal kurz das Buch aufklappen. Weil wer war zur damaligen Zeit tätowiert? Seemänner. Seeleute, genau. Ja, das sieht diese Dame aus wie ein Seeleut. Nein, ja, das ist ein sehr Bild bekanntes kenne Bild. Ich. Ja. Ihr seht jetzt das Bild von Maud Wagner, 1877 in Kansas geboren. Und die soll mal, also sie war früher schon Zirkusartistin und sie soll mal der Legende nach mit einem Tätowierer ausgegangen sein und hat von ihm verlangt, statt Blumen soll sie ihm Tattoos schenken. Ich habe jetzt gedacht, am nächsten Morgen ist es so aufgewacht. Und sie war dann auch wohl die erste weibliche Tätowiererin und das vielleicht kennt ihr sie aus diesem Kontext. Es könnte sein, dass sie in dem... wie heißt das Buch nochmal? das habe ich schon erwähnt, dass ich das nämlich für einen Neffen in großen Teilen eingelesen habe. Ein Buch über starke Frauen. Good Night Stories for Rebel Girls heißt es. Das ist ein sehr empfehlenswertes Kinderbuch, wo starke Frauen oder wo von starken Frauen erzählt wird. Ja, das ist ähnlich, aber nicht auf Kinder ausgerichtet. Mhm. So. Und halt mit dem Zirkuskontext. Mhm. Aber tätowierte Frauen waren oft mit das größte Geschäft für die Aussteller und auch für die Tätowierer. Für die waren die Werbefläche. Mhm. Ne? Also oft waren die Ehegatten, die Tätowierer, sind mitgereist und haben die Frauen so als Katalog oder als Referenz quasi genutzt. Was hätten sie denn gern, das, was sie da am Ellenbogen hatten? Ja, das zur Kundengewinnung genutzt haben. Und naja, klar, und vor allem, wenn halt Tattoo keine Sache ist, die du mal eben bei Leuten siehst und du dir nicht vorstellen kannst, so ein Bild auf dem Körper zu tragen, und dann siehst du das an jemandem, genau. Dann kannst du dir viel mehr darunter vorstellen. Genau. Und Barnum wieder, da haben wir ihn wieder, der hat dieses Genre dann so ein bisschen ausgereizt. Der hat dann auch Groß- und Kleinwüchsige tätowieren lassen und am Ende sogar Kühe. Okay. Habt ihr ein Tattoo? Aber das nicht. Nein, aber ich seit 30 Jahren wünsche ich mir eins. Wirklich? Ja. Du wünschst dir eins? Ja. Aber hättest du einen, also hast du ein Bild im Kopf oder Nein. ist es ein, ich könnte mir nicht dauerhaft ein Bild vorstellen und alle paar Jahre ändert sich der Wunsch, welches Bild es wäre, sodass es nicht stetig genug ist, dass wir dir davon so ja, genau. Erinnern, was hätte so ich ähnlich, auch, ja. So ähnlich. Die Stelle hätte ich, aber das Tattoo dazu nicht quasi. Aber ich hätte total Bock, mich tätowieren zu lassen. Wo wäre die Stelle für dich? Ich würde gerne ich habe eine sehr, sehr auffällige Oberarmnarbe, die würde ich gerne in ein Tattoo integrieren. Ah ja. Dominik? Also ich würde sagen, er soll sich unsere Gesichter tätowieren lassen. Nein, er meinte den Ach so, ja. den Delfin an deinem hier Lendenfortsatz. Steiß. Ja. Mein Lendenfortsatz. Das war nicht das richtige Wort. Egal. Es gibt ja so Penis-Tattoos, die von quasi. Penis oder Nein, aber Penis. Es gibt wirklich, es gibt Menschen, die wirklich hier sich Elefanten und dergleichen haben tätowieren lassen. So dass halt der Rüssel, das was. Der Rüssel, mega witzig. Ist. Ich habe mal so ein Buch verschenkt mit so einem Loch in der Mitte. Von darauf auch ein Elefant. Ja, aber das ist für Kinder, nicht für. Oder ist das nicht für Kinder? Weil ich kenne es nur als Kinder und jung geblieben. Weil es gibt so ein ich kenne, oh Gott. Sekunde, es gibt nämlich ein Kinderbuch, das heißt irgendwie so das Schnüffelbuch und da guckt immer irgendein Viech und riecht was und da greifst du von hinten mit deinem Finger durch und da ist eine Stoffnase, die du dann wackeln kannst. Also das Buch, das ich meine, ist das heißt Penistheater. Okay, nein. Und da ist von einem Elefant drauf. Okay, ich verstehe. Aber der hat doch schon Rüssel auf dem Bild. Das ist ja voll. Nee, das sind die Beine. Das hast du jetzt nur nicht gesehen, weil da so ein Cookie-Banner Wirklich? Drüber war. Das, ah ja, okay. Das sind die Beine. Okay. Aber das kannst du vielleicht auch als Kinder, ich weiß nicht, in welchen Kreisen du unterwegs bist. Nee, das ist dann nicht so, nein. Wenn du an deine, auf deine Freiheit, wenn du deine Freiheit liebst, ja. magst du es lieber nicht. Nee. Postkarten von tätowierten Damen waren damals so ein Teaser für die umherziehenden Shows. Mhm. Also die haben die auch so verteilt. Es war aber auch tatsächlich ein beliebtes Sammelobjekt. Also die Fotos, die ihr da seht, waren dann oft irgendwie Teil von Postkarten. Und da gab es viele Menschen, die wie Panini-Bildchen gesammelt haben. Interessanterweise 1911 wurden in Deutschland vollständig tätowierte Frauen verboten, wobei ich nicht genau weiß, was das bedeutet. Hier ist, du bist verboten. Vielleicht wird es auch verboten, Frauen vollständig zu tätowieren. Das würde vielleicht mehr Sinn ergeben. Aber 1932, und ich meine, da können wir es uns wiederum sehr gut vorstellen, da wurde das öffentliche Zuschaustellen von Tattoos grundsätzlich verboten und Nazis haben dann sowohl Tätowierer als auch die Tätowierten in KZs und Heilanstalten gesteckt. Ist umso bemerkenswerter, wenn ich mir hier American History X ins Gedächtnis rufe, dass der gemeine Nazi das nicht wollte, weil das ist ja schon was, was Neonazis tun, naja, dass gut, sie sich entsprechend tätowieren lassen. Die picken sich ja auch die Teile raus, die sie irgendwie für relevant halten naja. Aus dieser ganzen Nazi-Thematik. Und aber ja, da haben Tattoos auch nochmal eine ganz eigene. Und ich das tatsächlich, gerade in der Filmwelt wird man oft so mit wenn so White Pride und so, ne, mit Nazis, da hast du immer Tattoos und tätowierte Typen und kann man gar nicht sich so richtig Na gut, aber es gibt tatsächlich auch so Instagrammer, die in dieser ganz rechten Szene unterwegs sind, die dann irgendwie so Tattoos zur Schau tragen, die du in Deutschland nicht öffentlich zeigen dürftest. Ja, das auch, ja. Das aber dass das überhaupt so nee. Eigentlich gar nicht dem Körperkult damals entsprach. Nee. Interessanterweise. Alles Knacknasen und das sagen wir am Abend der Ausstrahlung der ProSieben-Doku, wo der ehemalige Pressesprecher der AfD mit richtig, richtig harten Aussagen überführt wurde. Ich weiß nicht, ob ihr das heute mitbekommen habt. Das wirst du dann die nächsten Tage noch hören. Ja, ich bin gespannt. Interessanterweise war der Antrieb für die Frauen in diesem Genre jetzt weniger sowas wie, auch wieder Emanzipation, also weniger sowas wie Selbstbestimmung über den Körper oder Gleichberechtigung, sondern es war einfach nur ein scheiß normal einfacher Weg, Geld zu verdienen. Also die haben viel Kohle verdient dafür, dass sie sich einfach nur tätowiert irgendwo hingesetzt haben. Nur ist jetzt so ein, ja gut, wenn du es dann mal hast, ja. Ja klar, du musst aber natürlich einmal durch diesen Schmerz durch, aber du das. Und du brauchst jemanden, der das ordentlich macht. Das ist sehr, sehr und passiv. Und das bist du auch nicht billig. Ja, verglichen mit übers Hochseil laufen, ja, ja, klar, ist das schon mal ein relativ einfacher Weg. Interessant, hat damit aber auch nur am Rande was zu tun, der deutsche Martin Hildebrand war der Erste, der ein professionelles Tattoo-Atelier in New York aufgemacht hat, in Lower East Side. Also ich meine, das ist Kleindeutschland. Aber also heißt es, dass das dort erfunden wurde? Nein. Oder aber in den das war also der, wo ist Tätowieren erfunden worden? Ist das nicht eine Sache von Maori? Ich glaube auch, dass das kannst du wahrscheinlich nicht mehr so genau nachvollziehen, weil das irgendwelche indogenen oder irgendwelche Wurzeln in so alten Kulturen hat. Okay. Weiß ich nicht genau. Aber fand ich interessant, dass der Erste, der in New York ein Tattoo-Atelier aufgemacht hat, ein Deutscher war. Ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass das wiederum, das bei indogenen Völkern eine Sache war, sich da dann irgendwelche seefahrende Leute, die da vorbeikommen, was haben machen lassen und das dann so in Anführungszeichen mitgebracht haben. Das kann sein, und dass da dann auch gleich dieses Klischee von, oh, wer ist denn tätowiert? Seefahrer. Das kann sein. Oder Seefahrer. Aber wie kam es dann ins Gefängnis? Ist ja auch das nächste Klischee. Ja, ich sag mal, auch nur Menschen. Ich kann mir gut vorstellen, dass halt viele Leute, die entweder Matrosen waren oder auch noch zu dem Zeitpunkt ja aktiv waren, dass die halt im Gefängnis gelandet sind wegen, naja gut, irgendwie, du kommst an Land, hast dein Geld, versäufst es und führst dich auf und landest dann mal. Wir lagen vor Madagaskar und hatten einen Tätowierer an Bord. Naja, das ist doch auch das, wie oft sind in Filmen, und ich meine, ich glaube, dass in der Vergangenheit das sicherlich auch was dran war, dass sozusagen da Kriminalität plus so Hafenumfeld und sowas ja doch immer eine Sache war. Dass das ein Milieu einfach irgendwie auch war. Ich habe neulich einen, das hat jetzt damit auch überhaupt nichts zu tun, aber Gefängnis hat gerade bei mir wieder eine Assoziation ausgelöst. Kennt ihr das Subreddit Shower Thoughts? Ja, das finde ich auch super. Sehr, sehr das ist wirklich spitze. Hat neulich einer den Duschgedanken, also quasi Gedanken, die man unter der Dusche fasst. Ja, Hat einer dann festgestellt, wenn er. So ein typisches Beispiel ist, warum gibt es. Ich hätte jetzt ein Beispiel. Ja, dann bitte. Wenn er alle Menschen auf der Welt umbringt, muss er nicht ins Gefängnis gehen. Ja. Und dann hat aber eine Person drunter kommentiert: Naja, wenn du alle Menschen auf der Welt umbringen willst, musst du irgendwann auch in ein Gefängnis gehen. Stimmt. Aber ein typischer Shower-Thought ist zum Beispiel auch ganz harmlos, warum gibt es kein Katzenfutter mit Mäusegeschmack? Gibt's nicht? Marktlücke. Ja, Duschgedanken halt. Ja, Tätowierte haben wir, glaube ich, jetzt abgeschlossen. Ein anderes großes, wiederkehrendes, sehr beliebtes Thema waren Kraftfrauen oder auch Kraftmenschen. Aber bei Frauen war es immer besonders interessant, weil es natürlich eher so eine Männerdomäne ist. Und um die drei Fragezeichen zu zitieren, ich bin Kraftmann oder Kraftmensch, ich weiß gar nicht mehr. Weiß ich auch nicht. Aber einer der bekanntesten Kraftmenschen ist die große Sandwina, die 1844 in Wien als Katharina Brumbach geboren wird. Ist hier ein Bild von ihr drin? Ist ein Bild von ihr drin, ja. Das ist, glaube ich, auch die von ihr auf dem Titel. Die als Tochter einer bayerischen Zirkusfamilie geboren wird und schon mit 6 Jahren angeblich 110 Kilo stemmen konnte. Also 110 Kilo stemme ich auch heute nicht, glaube ich. Und mit 6 Jahren ordentlich. Hier betitelt als Hercules in High Heels. Ja. Sie wird auch überall als sehr, sehr weiblich und sehr hübsch und sehr grazil und so beschrieben. Aber kräftige Schenkel, kräftige Arme dabei. Genau, man sieht schon auch, dass, ja, wo die Kraft herkommt. Also wohlgemerkt, das sind jetzt hier natürlich gemalte Bilder, die wir sehen. Wir sehen, wie sie, da müssen aber auch richtige, zwei Männer stemmt auf einem Bild, die auf einem Tandem sitzen und eine weitere Person, die auf dem Tandem, auf der Längsstange dabei auch noch einen Handstand macht. Bemerkenswert ist ja 6 Jahre, dass sie quasi diese Grundphysis schon hat. Genau, also sie hat, ich glaube, das muss dir auch angeboren sein, auf so einem Level, das kannst du gar nicht mehr antrainieren, glaube ich. Mit 16 wurde sie als Ringerin vorgestellt und es wurde ein Preis ausgelobt für denjenigen, der sie besiegen kann. Und hier hebt sie 3 Männer hoch. Und dann haben sie den ersten Gegner auf sie losgelassen, selbst einen Kraftsportler, und den hebt sie halt mit einer einzigen Bewegung, hebt sie ihn aus und wirft ihn zu Boden und trägt ihn dann aus dem Ring. woraufhin er ihr einen Heiratsantrag macht. Und fortan, fortan touren sie dann zusammen um die Welt. Also das finde ich eine sehr schön romantische Geschichte. Aber auch hier, wie du sagst, sehr weiblich inszeniert. Genau. Ja. Sandwina zwischen 1910 und 1912 auch bei Barnum als echter Star unter Vertrag. Die hebt zeitweise ihren Ehemann und zwei weitere Männer mühelos vom Boden. Außerdem verbiegt sie Eisenstangen, sprengt Ketten, hält dem Zug von 4 Pferden stand. Und der Trick, der wohl der krasseste war. Man kann doch keine 4 Pferde gegenhalten. Warum nicht? Naja, weil das nicht. 4 PS? Nein. Naja, andersrum. Es wurden ja früher Leute auch, oder ich weiß nicht, ob das ein Filmklischee ist oder so, dass Leute von Pferden so auseinandergerissen worden sind. Ich glaube, die Frage ist aber, wie lange? Ich glaube, dass du kurzfristig das schon aufbringen kannst, da so eine Kraft aufzuwenden. Und die Frage ist natürlich auch, wie stark treibst du diese Pferde an? Aber ich glaube mal vielleicht, dass du halt als Mensch Sachen kurzfristig aushältst, die langfristig nicht gehen. Also ich glaube schon, dass so Leute, die so schwere Dinge schieben und so, das ist ja dann auch nochmal so eine, wenn du diesen Anfangswiderstand halten kannst, dann kommen die ja gar nicht richtig. Also ich verrate hoffentlich nicht zu viel aus deinem Privatleben, wenn ich sage, dass deine Frau eine Reiterin ist und du fragst sie jetzt mal, ob sie glaubt, dass irgendein Mensch auch wissen, worauf er hinaus will. Dass 4 Pferde dagegen halten kann, ich glaube, das möchte ich in das Reich der Mythen verweisen. Das kann ich mir echt nicht vorstellen, aber egal. Ein weiteres Mal zweifelt er an meinen Worten. Es ist notiert, Dominik, aber Kommt diese Sache mit dem Amboss, die hier sichtbar ist noch? Nee, was ist ein Amboss? Nee, ihr krassester Trick ist, dass sie eine 14 Kilo Eisenkugel mit dem Genick auffängt. Ich weiß nicht genau, wie das Holy geht, moly. Aber ich stelle mir das ein bisschen vor wie die Fußballer, die so den Ball hochhalten und dann mit dem Nacken, aber ich weiß nicht genau, wie es bei ihr geht. Ja, hier ist ein Bild, wie 3 Männer kräftig auf einen Amboss dreschen, unter dem sie liegt und mit dem Rücken auf einem Nagelbrett dabei. Ich meine, klar, wenn die Nägel schön eng beieinander sind, dann sowas sieht man ja öfter mal, ja. Naja, und hier eben die Bildunterschrift Sandwina bei einem Auftritt in Berlin 1931. Die Athletin liegt mit dem Rücken auf einem Nagelbrett und trägt einen 200 Kilogramm schweren Amboss, auf den 3 Männer mit schweren Schmiedehämmern einschlagen. Und mir gefällt insbesondere der Blick des linken Mannes, der, ich sag mal, er guckt ein bisschen wie der Verleger, der Peter Parker anstellt. Also ihr wisst doch, dieser Newschef, der immer, ich will Bilder von Spider-Man. Ja, ich weiß aber nicht, wie der guckt. Ja, aber er sieht so wie eine etwas kräftige Version von ihm, sieht er aus. Und hat aber gleichzeitig einen Hammer und drückt auf diesen Amboss. Very evil. Ja. Also sie wird auch beschrieben, mit, dass sie ein Karussell tragen kann, auf dem sich 14 Menschen drehen. Das ist jetzt was ich mir nicht vorstellen kann. Die Frage ist, glaube ich, wie schwer sind die Menschen? Wenn das alles Kinder sind oder so? Was für ein Karussell, wie soll das überhaupt physikalisch funktionieren? Ja, aber da glaube ich, dass die Physik dir noch hilft. Wenn du es erstmal in Bewegung gesetzt hast. Nee, ich glaube nicht, dass sie das Drehen dabei ist, dass sie es einfach nur hochhebt. Aber egal. Und dann müsste es kein Karussell sein. Ich denke, der Gag ist schon, dass die sich drehen dann auch. Naja, insgesamt wird sie als hübsch und elegant beschrieben und auch gezeigt und inszeniert. Und sie hat dann auch später einen Sohn, Teddy, der schon mit 2 Jahren irgendwie auch mit Hanteln trainiert und später auch europäischer Boxmeister wird. Also, aber weil du das jetzt so betonst, ich glaube aber auch, dass das halt gut funktioniert, dass du halt genau diesen vermeintlichen Kontrast herausstellst mit ja Weiblichkeit und kräftig. Oh, naja, klar. Das ist halt nicht als irgendwie die Wir super reden ja breit schon den ganzen Abend über genau diese Kontraste. Genau. Und deswegen ist es ja so spannend, weil Zirkus halt auch so viele von diesen Kontrasten hat. Der Gag ist auch, oder der Gag, was ich auch spannend finde, ist, sie war extrem engagiert in der Barnum & Bailey Women's Equal Rights Society, die es 1910 schon gab. Also das ist jetzt wirklich eine, die sich das auch dann zum Thema gemacht hat und nicht nur so, ich bin da jetzt ein bisschen reingedrängt in die Rolle der starken Frau, sondern ich meine, sie ist zweifache Mutter, verdient mit $1,500 pro Woche deutlich mehr als ihr Mann, der eigentlich nur schmuckes Beiwerk in ihren Shows ist. Mehr oder weniger. Also sie ist der Arsch viel Geld. Sie ist der Verdiener der Familie und sie stellt da diese klassische Familienrollenverteilung auf den Kopf. Und sie macht sich das aber bewusst und schlachtet es auch aus und, sehr gut. Und setzt sich für die Einführung zum Beispiel des Frauenwahlrechts mit ein. Ja. Hammer. Also finde ich sehr, sehr interessant. Mit 63 setzt sie sich zur Ruhe und eröffnet in New York ein Restaurant, mit ihrem Mann auch zusammen. Schön. Stirbt später dann an Krebs. Nicht so schön. Ihr Gewichtheberrekord von 136 ist mein Sohn, der bastelt immer so komische Zahlen zusammen. Das ist echt ansteckend. Schön. 183.000 Millionen Milliarden. Das ist so ein bisschen Pumuckl. Also der Gewichtheberrekord von, ich versuch's nochmal, 136 Kilogramm konnte erst 1986 gebrochen werden. Holla. Kunstreiten. Da gehört aber auch jede Menge Technik dazu, ne? Ja. Kunstreiten ist auch so eine Zirkusdisziplin, die jetzt an sich nicht so spektakulär ist, weil ich meine, es hat immer schon Damen gegeben, die geritten sind, und Reiten per se ist auch was, das aus praktischen Gründen eigentlich mehr bei den Schönen und Reichen und vor allem bei den ganz schönen Reichen anzusiedeln ist. Mhm. Bei Kunstreiten ist es ein bisschen anders. Aber weil, ich wollte sagen, da stehst du ja teilweise auf dem Pferd, und wenn du da runterfliegst und so, das ist ja auch höchst gefährlich. Ja, naja, und Kunstreiten war jetzt auch so ein bisschen die Form für Leute, die eben nicht am Hof waren oder nicht adelig waren oder so, ne, mit diesem Sport überhaupt in Kontakt zu kommen. Und ich, in dem Buch steht auch beschrieben, dass das so die Form des bürgerlichen Adels ist, den man sich verdienen kann. Ah. Ja, also das ist quasi, du schaffst fast schon einen Standaufstieg. Also jetzt sozusagen, das ist das Segelfliegen. Es ist jetzt ziemlich viel reininterpretiert auch, aber die Freiheit ist auf den Rücken der Pferde. Ja. Das Glück, hätte ich gedacht. Ja, die Freiheit in dem Fall. Waren es die Bretter, die Welt bedeutet? Die Bretter auf den Pferden sind die Pflücke. So ähnlich. Der Freiheit. Egal. Viel spannender ist das, was Anne-Marie Beton macht, beziehungsweise auch Mauricia de Thiers. Oh, eine Mauricia? Oh, wir schlagen ja die ganze Zeit nach, aber das ist mir gar nicht Maurice aufgefallen. Kommt, wie schön. Wie kann mir das entgehen? Oh mein Gott. Ihr passt halt wirklich nicht auf. Ihr müsst euch mal ein Beispiel an mir nehmen, wirklich. Ich sag's ja immer, der Dominik hört zu, aber nicht rein. Die hat eigentlich einen spektakulären Trick drauf, und der war 1904 schon für die Zeit auch ziemlich, ziemlich krass. Stellt euch mal eine Achterbahn vor, nur dass es eine Holzbahn ist und Schienen so drauf hat. Also quasi eine Holzbahn mit Schienen. Ja, und da fährt stellt euch so ein Looping vor quasi. Ja. Ja. Und oben auf dem höchsten Punkt steht ein Auto, in dem sitzt eine junge Frau. Und das Auto ist aber so an dieser Schiene befestigt, dass sie losfahren und dann mit 50 Sachen da runterdonnern kann, ohne dass das Auto quasi im Außenlooping runterfällt. Ja, sie fährt ein Außenlooping. Mhm. Kannst du mir folgen? Und aber in der Hälfte des Loopings, also in der Mitte unten, ja, endet der Looping, und das Auto fliegt dann einige Meter über Kopf, macht so eine Schraube in der, also nee, Moment, es landet, glaube ich, sogar über Kopf und vollführt dann den restlichen Looping in die andere Richtung. Jetzt habe ich die Beschreibung dabei. Wow, schau dir okay. das mal in dem Buch an. Seite, okay. Seite 53. Okay. Also es ist ein viel zu krasser Stunt für diese Zeit mit einem Auto, das 50 Sachen fährt, obwohl in der Zeit in Paris, Fun Fact, nur 12 erlaubt sind. What the Also ich mache jetzt mal ein Foto davon, weil ich glaube, dass die Hörerinnen und Hörer das komplett außer sich und so Dominik gähnt. Warum fällt das denn einfach runter? Warum wird es da festgedrückt an dem Ding? Na, das hängt an der Schiene im ersten Teil. Ach so. Im ersten Teil. Ach, jetzt, da ist die Schiene jetzt. Und dann segelt es aber durch die Luft. Ja, ja. Und landet und fährt dann mit der der Geschwindigkeit, drückt sich quasi gegen den restlichen Teil der Bahn und sie fährt den Looping aus. Ich habe nämlich erst gedacht, das wäre so ein bisschen so bloß so eine Führungsschiene am Rand, aber klar, wenn sie da drin hängt, dann ergibt es natürlich Sinn, dass sie da plötzlich Es ist immer noch komplett absurd, so ein Ding da aufzubauen oder überhaupt auf die Idee zu kommen, so ein Ding aufzubauen. Ja, ich finde vor allem das Bild auch lustig, dass sie wie, also das Auto, das fährt, schaut aus wie, ja, wie so ein Rasenmäher, der aber anstatt einem, also so ein Aufsitzmäher, aber mit einem Sessel, also sehr gemütlich, und sie sitzt auch im Rock drin und es schaut aus wie so, ach, ich fahre hier ein bisschen entlang, aber das Bild dazu. Also, weil wir es vorhin hatten von wegen, was es heutzutage noch für, ich schieße mich aus Kanonen raus, gibt, aber das hier gibt es heute nicht mehr. Nein. Also das ist wirklich ein Konstrukt, was niemand mehr machen wird. Eine Höllen- aber auch dieser Turm, wie das alles aussieht. Ja. Also, der Stunt ist so futuristisch, weil Autos in der Zeit schon gar nicht so schnell waren. Ja? Also eigentlich 50 Sachen ist absurd, wenn ihr an die an unsere erste Verkehrstote denkt, ja, die mit 6 km/h überfahren wurde. Ja, und hier ist ein Bild von dem echten Auto, das sieht deutlich anders aus als auf diesem Bild. Autos sind außerdem dreckig und gefährlich. Ja. Frauen am Steuer, absolute Ausnahme. Bis 1950 durften sogar in Deutschland Frauen nur mit Zustimmung ihres Ehemanns oder Vaters den Führerschein überhaupt erst machen. Ja, und hör dir mal noch aus den 70er Jahren die, wie heißt das nochmal, diese Verkehrsaufklärungssendung, was die da von sich gegeben haben über der siebte Sinn für Frauen am Steuer. Sie sind manchmal abgelenkt durch Schminken und andere wichtige Dinge, wo du auch denkst, so, ach, du liebe Zeit. Ist schlimm. Und also Mauricia hatte von Anfang an einen spannenden Lebensweg. Die wollte unabhängig sein von ihrem Elternhaus und um da rauszukommen, hat sie sehr früh geheiratet und sich dann nach einigen Wochen wieder getrennt. Also dann war sie quasi einmal freigekauft, so ungefähr. Sie hat dann einige Zeit gejobbt, ist schließlich als Fahrradartistin beim Zirkus gelandet und hat sowas Ähnliches mit dem Fahrrad erst gemacht. Und dann irgendwann ist sie bei Barnum gelandet, der sie dann auch so groß rausgebracht hat, dass sie nach Auftritten teilweise von der Polizei vor dem Publikum geschützt werden musste. Also, weil dass die so wahnsinnig zu ihr hin wollten? Oder? Ja, ja, weil die war so berühmt und bekannt. Und Kreisch. Die Leute, genau. Die Französin war in Deutschland sogar irgendwann so berühmt, dass der Kaiser sie bitten ließ, für eine Siegesstatue zu posieren. Allerdings für eine Siegesstatue für den Sieg des Kaiserreichs über Frankreich. Oh, schwierig. Das hat sie dann so erzürnt, dass sie letzten Endes gebeten wurde, das Land zu verlassen. Ist ja auch ein bisschen unsensibel. Achso, ich habe jetzt gedacht, und deswegen hat diese Siegesstatue so zwei erhobene Mittelfinger. Fuck you. Das Ende ihrer Autopilotenkarriere ist leider auch etwas tragisch. Da gab es eine Show in Lissabon und da waren die Vorbereitungen schon schwierig. Also sie haben tatsächlich, was ich schon sehr bemerkenswert finde, aber sie haben es aufgebaut und mit einem Dummy getestet, ob es funktioniert. Der Dummy ist einfach aus diesem Auto gefallen und zu Boden gekracht. Naja, dann können wir. So, dass klar war, okay, ein Mensch hätte das nicht überlebt. Mhm. Und als es dann an die Show geht, Zirkus ausverkauft, stellt sie fest, dass der Gurt nicht richtig schließt. Oh Gott. Dass Teile am Wagen fehlen und dass auch sonst ihr Gefühl eher so semi ist. Mittelmäßig ist. Sie steigt trotzdem ein. Immerhin sitzt König Carlos im Publikum. Ja, hallo. Holy shit. Und fährt mit den Worten los, ich fahre in den Tod. Trommelwirbel und klar, sie stürzt ab. Ich weiß jetzt nicht genau, an welcher Stelle oder wie genau, aber... Aber das ist ja bei diesem Stunt, glaube ich, auch schon egal. Das Ende vom Lied ist, dass die Lenkstange sich durch ihre Rippen bohrt und den Lungenflügel durchbohrt, dass sie einen offenen Bruch am rechten Oberarm erleidet, dass sie erstmal mühselig von hunderten Helfern unter diesem Auto und dieser Bahn irgendwie hervorgezogen werden muss und dabei wird ihr dann leider auch noch das linke Schlüsselbein gebrochen. Und das Publikum ist komplett außer sich. Ja. Also da ist sie sind voll im Rage-Modus. Ja. Die zerlegen alles. Sie randalieren. Mauricia lässt sich deshalb nochmal über und über mit Blut beschmiert auf die Bühne tragen. Also die ist schon fast im Delirium. Ja. Aber nochmal quasi den Applaus entgegennehmen, damit das Publikum sich wieder beruhigt. Sie werfen nochmal irgendwie ihre Hüte auf die Bühne, klatschen Blumen, Vorhang geht auf und zu. Und dann fällt sie in Ohnmacht und sie bringen sie von der Bühne. Und das hat sie überlebt? Das hat sie überlebt. Wow. Sie genießt, hält sich aber infolgedessen vom Auto fern. Okay. Erfindet aber noch ein paar andere neue Tricks. Okay. Unter anderem ein Salto Mortale zu Pferd. Ich habe jetzt nur zu mit diesem Pferd? Das andere Bild gesehen mit diesem. Hallo, können wir bitte bei Pferd bleiben? Ja. Heißt, sie springt mit einem Pferd auf einem Sprungbrett zusammen mit dem Pferd einen Salto in ein Wasserbecken. Okay. Moment, wie oft macht dieses, also, sagen ey, wir mal du so. Du musst halt vorstellen, dass du musst dir das Pferd trainieren, ne? Dass du das so und so oft machst. Alter, es hat sich so gelesen, als hätte sie diesen Teil absolviert, als hätte sie das wirklich den Trick beherrscht. Ja, und vor allem, wenn du halt einen Fehler machst, kommst du nicht bloß mit dem Rücken auf, sondern dann hast du auch noch ein Pferd auf dir. Die Tierschützer haben dann aber im letzten Moment die Aufführung dieses Tricks stoppen können, weil sie haben extra ein Becken ausgehoben und die Tierschützer konnten es dann stoppen, weil das Becken nicht tief genug war. Also der wurde nicht aufgeführt. Selbst für die damalige Zeit war das zu krass. Das ist auch mega krass. Aber mal ganz kurz zu diesem Thema Tierschutz. Das ist doch, ich weiß nicht, ob das immer noch eine Sache war. Er ist, aber das Tierschutz war ist immer noch eine Sache, ja. Nein, aber das war doch ewig eine Sache. Ist so. Aber das ist in den USA, diese Esel-Shows, gab es, dass du so einen Esel oben auf so ein Brett stellst, dann klappst du irgendwo das Brett an, dann der Esel fliegt halt runter, weil, da ist halt nichts mehr und dann fliegt er dann ein Wasserbeck und alle applaudieren. Und das war irgendwie bis vor kurzem, also das ist noch nicht ewig her, dass das so eine Jahrmarktattraktion immer noch war. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt oder so, aber da denkst du auch so, was ist denn da die geile Attraktion dann, dass du das arme Viech darunter donnern lässt? Ja. Ja, und du willst auch nicht wissen, was so im Zuge von Western früher und so, was da an Pferden verschlissen wurde, ne? Und was ja, da gibt's ja irgendwie, Hollywood, wenn du da die Trivia durchliest bei manchen Filmen mit, ja, irgendwie die eine Szene, wo die Banditen hart stürzen, die war echt und dann auch waren vier Pferde tot und fünf verletzt und du denkst, oh Gott. Also das ist echt schrecklich. Und da bin ich eigentlich bei diesem Stunt ganz froh, wobei es natürlich trotzdem mega bemerkenswert ist, diese Leistung mit einem Pferd in den Salto. Ich weiß gar nicht, wie man da anfängt, einem Pferd sowas beizubringen. Ja, aber also, an irgendeinem Punkt muss man auch mal sagen, stopp. Ja, so. Aber ja. Naja. Sie, du hast ja auch schon die Seite aufgeschlagen. Das ist auch so ein Trick, den ich noch nicht ganz verstehe. Den hat sie dann auch erfunden und tatsächlich auch aufgeführt. Sie bastelt sich eine riesige Kugel aus Weidenrohr, 350 Kilo schwer am Ende, lässt sich da oben dran irgendwie festschnallen und wird damit dann 40 Meter durch die Luft geschleudert. Das sieht ein bisschen aus wie diese mit Weiden eingeflochtenen wie diese Korbstühle so. Nee, ich denke gar nicht so an Korbstühle, sondern es gibt doch so wie so große so Schnaps- oder Weinflaschen. So diese ganz großen, ganz bauchigen. Genau. Ja. So in ganz groß und sie ist oben der Kork. Und sie oben der Flaschenhals über Kork. Genau. Und irgendwie wird sie mit diesem Ding auf einen Pfahl geschleudert. Also 40 Meter durch die Luft auf einen Pfahl, der dann scheinbar diese Kugel irgendwie durchbohrt und dadurch wird das dann aufgefangen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Ich habe es nicht hundertprozentig verstanden. Fakt ist, es gab jede Menge Verletzungen. Und zwar so viel, dass dieses Mal dann die Polizei einschreitet und den Trick verbieten lässt. Also aber auch jedes Mal, wenn wieder was verboten wird, dann auch wieder Publicity. Pariser Polizei. Mhm. Ja, ja. Also die war auch ziemlich krass unterwegs. Also ich meine, ja, Maurice halt, ne? Als Schauspielerin versucht sie sich dann noch, da hat sie relativ wenig Erfolg. Sie heiratet später dann noch einen Kunstsammler, zieht sich aus dem Zirkus zurück und wird 1946 Bürgermeisterin in Otis-Nipe von Paris. Oh. Also eine aus der darstellenden Kunst dann in die Politik gewechselt, gibt es ja auch in Amerika ab und zu, habe ich gehört. Ich glaube, schon mal erzählt, dass in Indien sich seit 100 Jahren die Premierminister abwechseln aus zwei verschiedenen Familienclans. Und der erste, der es jetzt durchbrochen hat, ist ein ehemaliger Cricketspieler. Ah, auch wirklich? Gut. Ist ja spannend. Der jetzt aktuell an der Macht ist, ist ein Weltstar im Cricket. Und der ist quasi der erste, der jetzt quasi nicht aus einer der beiden großen Familien stammt. Ist der jünger? Weil der letzte, das ist aber leider auch schon wieder 3-4 Jahre her, war so ein weißbärtiger Mann. Also. Ich weiß nicht, wie der gegenwärtige Premier aussieht. Jetzt wird es sehr speziell. Ja, ja. Es gab noch viel, viel mehr so in der Richtung. Ne? Es gab Seiltänzerinnen, es gab Tierbändigerinnen, da sind auch noch Geschichten von Löwentomtösen drin, wo du dir echt irgendwie an den Kopf fassen kannst nur. Es gibt viel, viel Fieses auch und viel Kurioses in diesen Sideshows, in den Freakshows. Manchmal aber auch, und das möchte ich jetzt noch als letzte Geschichte kurz erzählen, manchmal aber auch einfach im Schaufenster in einer Innsbrucker Innenstadt. Was? Ich war jetzt gerade so mitten in dem Übergang eigentlich vielleicht, aber... Ich muss, bevor wir, also wir haben ja kurz eine Toilettenpause gemacht und ich muss was klarstellen, weil sonst droht ein atomarer Krieg. es ist nicht der Premierminister Indiens, es ist der Präsident von Pakistan. Ups! Also ich hätte es quasi nicht falscher sagen können. So Imran Khan. Ja. Ist pakistanischer Politiker und ehemaliger Cricket-Spieler. Ja. Gut, Tada. Dass wir kurz eine Toilettenpause gemacht haben. Ja, super. Mitten in meinem Übergang hier, in meinem brillanten Übergang auf eine Dame, die da heißt Antonia Matt, alias Mademoiselle Gabrielle. Mademoiselle Gabrielle. Die hat nämlich ihren ersten Job als Schaustellerin in der Innsbrucker Innenstadt im Schaufenster. Und zwar kam die... Wie tritt man in einem Schaufenster auf? Ja, auftreten ist da vielleicht nicht der richtige Begriff. Oder ist sie tätowiert? Auftreten ist nicht der richtige Begriff, denn die kam 1880 ohne Beine auf die Welt und hat dann tatsächlich große Karriere als Rumpfmensch gemacht. Und da sind wir jetzt weit weg von allem. Sag mir nicht wirklich, dass Rumpfmensch ein Begriff ist für... Spätestens ab heute, ja. Rumpfmensch ist kein Begriff, Philipp, aber es ist halt gelogen, okay. Es ist ein Begriff. Und sie wird sehr berühmt als Rumpfmensch, aber das hat jetzt schon auch gar nichts mehr dann so viel mit Feminismus zu tun, sondern die ist ja wirklich, also die hatte einen sehr, sehr schweren Start ins Leben erstmal. Wirklich kurz an der Stelle die ernst gemeinte Frage, ist das ein abwertender Begriff? Oder würde man das als heute als solchen verstehen? Ist das abwertend? Dazu kenne ich jetzt zu wenige Menschen, die da sich klassifizieren würden. Ja. Aber nein, ich glaube nicht, dass das. Ich glaube, es ist nicht. Ich glaube, es ist ein normaler bezeichnender Begriff wie kleinwüchsig oder wie. Jetzt fällt mir natürlich kein passendes Beispiel ein. Ja, alles gut. Ich weiß schon, wie du meinst. Ich kenne auch keinen anderen. Also wüsstest du, wie könnte man das anders umschreiben? Ich weiß es ja nicht. Wenn jemand zuhört Nein, ist egal. Also, nee, also ist, ernsthaft, ich meine, solltet das, ihr betroffen sein? Ich meine, das ist ein richtiges Problem. Ich hoffe, dass ich da jetzt niemanden irgendwie falsch... Nee, will ich eben auch nicht, aber deswegen, ich würde es ja gerne wissen. Und zu nahe treten. Ich glaube tatsächlich, es wird auch in diesem Buch, und das ist da ja eigentlich schon sehr, geht ja gewissenhaft mit so einem Thema um. Ich meine, es ist ein richtiger Begriff, der wird in diesem Buch auch so verwendet und hätte ich mir jetzt keine Gedanken drum gemacht. Viel schwieriger ist, wie mit solchen Leuten umgegangen wird, denn oft sind ja, und das trifft jetzt nicht nur auf Rumpfmenschen, sondern auf alle Arten von, ja, bleiben wir halt mal bei dem Label Freaks, weil da weiß man zumindest, worüber wir reden. Und die werden ja oft wie Eigentum gehandelt und behandelt. Also die werden oft manchmal freiwillig, manchmal nicht so freiwillig mit ihren Besitzern verheiratet, damit die dann auch wirklich vollends Kontrolle haben, ja, über solche Kuriositäten. Und natürlich, weil das eine große Geldquelle auch ist, ne? Also das alles, was irgendwie je weiter weg von der Norm, desto einfacher lässt sich damit irgendwie viel, viel Geld scheffeln in genau diesen Ausstellungen. Und Antonia, kann man sich, glaube ich, gut vorstellen, hatte keinen einfachen Start ins Leben. Ja, also sie wurde von ihren Eltern, von der Familie im Dorf, das wurde tatsächlich so als Strafe Gottes irgendwie wahrgenommen. Ja, ja. Also jetzt, ja. Sie war immer eine Last, ja, sie durfte die Schule nicht besuchen, die Gemeinderäte haben ihre geistige Gesundheit angezweifelt, so, ja, was auch nur einfach so ein vorgeschobener Grund war, um sie halt nicht an die Schule zu lassen und so. Sie war später auch an anderen Schulen immer Ziel von Ausgrenzung, von Spott, von Anfeindungen. Ihr wurde die Erstkommunion verweigert. Was? Und lauter so Dinge, ja. Also wo du dir denkst, so, hey Leute, so. Das ist jetzt das, was mich am wenigsten wundert von all diesen Aussagen. Naja, aber. Gerade wenn du es als Strafe Gottes siehst. Ja, okay, gut, mit dem Argument wieder, ja. Aber trotzdem, ja. Dass ich glaube, das ist schon ein Fast Stretch, irgendwie die Bibel so auszulegen irgendwie. Aber naja, jedenfalls kommt sie ja irgendwie aus dem Ganzen raus, ja. Also sie schafft es tatsächlich, Geld zu verdienen, ihr eigenes Geld. Sie wird sonst oft, also sie hätte, glaube ich, Schneiderin irgendwie werden wollen und das hat sich auch keiner irgendwie bereit erklärt, sie auszubilden. Und sie kommt dann aber irgendwann in Innsbruck bei einer Schneiderin unter, wo sie in die Lehre gehen kann, aber die stellt dann auch schnell fest, dass sie viel mehr Geld mit ihr machen kann, wenn sie die ins Schaufenster stellt, als wenn sie mit der irgendwie wirklich Ausbildung macht. Und das war für sie aber so ein Befreiungsschlag, ja, sie hat plötzlich Geld verdient, sie hat irgendwie eine Form von Anerkennung erfahren, auch wenn man das natürlich auch hinterfragen kann, wie positiv das wirklich ist. Der Gag ist an der Sache, und das ist wirklich kein richtiger Gag, dass die Gemeinde in ihrem Heimatdorf das jetzt dann auch wieder ganz anders sieht, ja, und dass der Pfarrer sie sogar gegen ihren Willen wieder zurückholen lässt und sagen, ja, also man kann es ja nicht auch noch im Schaufenster ausstellen, sowas. Und also die sie quasi von vornherein schon behindert haben, lassen sie dann nicht einmal, wenn sie das Dorf längst verlassen hat, quasi in Frieden ziehen und da irgendwie Sache machen. Da kriege ich echt so meinen Hals auf die Menschheit. Ja, oder? Also da fragt man sich wirklich, ja. Also sie findet glücklicherweise dann einige Schausteller, mit denen sie über die Berge gen Italien flieht. Und muss unterwegs, und das war jetzt ein wirklich schlechter Gag, den ich damit reingeschrieben habe. Vor allem die zweite Folge. Vor allem, weil sie unterwegs auch noch negative Erfahrungen mit sexueller Belästigung durch Zollbeamten machen muss und so. Also es ist wirklich ein sehr, sehr, das Leben spielt ja sehr, sehr übel mit. Ich sag mal, ich wollte gerade sagen, irgendwie bitte noch schlimmere. Nee, jetzt sind wir am Tiefpunkt. Ab jetzt geht's aufwärts. Sie legt jetzt wirklich eine Karriere hin. Sie tourt durch Schaubuden in Italien und Frankreich. Später dann reist sie mit wirklich großen Zirkussen durch die USA. Und es ist wie bei vielen, die in der Zeit in so einem Genre unterwegs waren, ist es schwer, heute das Leben komplett nachzuvollziehen, weil, wie ich es schon gesagt habe, für diese Shows werden einfach Lebensgeschichten komplett erfunden, ja. Oft werden Affären mit Adeligen irgendwie konstruiert und dazu gedichtet, ja, aber das natürlich besonders spektakulär ist, ja. Und Fakt ist, sie landet irgendwann mal in dem normalen Varieté-Theater sogar, weil sie außerordentlich musikalisch auch ist und da singt und da irgendwie Musik macht. Ich weiß nicht, ob sie auch ein Instrument spielt, aber schlussendlich findet sie wieder zum Zirkus zurück, auch zu Barnum & Bailey logischerweise. Und am Ende des Tages kommt sie als Millionärin dann nochmal nach Hause zurück in ihre Heimatgemeinde. Sie hat so viel verdient. Ja. Wow. Und den Leuten gehen die Augen über, als sie da mit dem Vierspänner und mit viel Gepäck und Geleit irgendwie anreist. Und es muss dann schon auch eine schöne Genugtuung sein, die man ihr gönnt. noch später, ich habe vorhin vielleicht etwas vorschnell den Tiefpunkt angekündigt, noch später wird sie von den Nazis dann bestohlen oder so teilweise enteignet. Sie ist dann in Dresden, als Dresden bombardiert wird, sie wird insgesamt in den Nachkriegsjahren auch noch ein bisschen gebeutelt. Aber schlussendlich steht sie das alles durch und stirbt halbwegs friedlich und zufrieden 1958 in Dresden. Okay. Oh, das war gar nicht die letzte, ich habe noch eine. Ja. Ich habe noch eine, Annie Oakley. Die habe ich jetzt noch dabei, weil Oakley, die Annie auch in einer Disziplin war, unterwegs war, die man jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat und die auch so gar nicht zum Geschlecht, wie es in der damaligen Zeit interpretiert wurde, gepasst hat. Annie Oakley wird 1860 als Phoebe Ann Moses in Ohio geboren, hat auch eine relativ schwere Kindheit. Der Vater stirbt relativ früh und sie müssen die Farm verkaufen und sie landet dann irgendwann im Armenhaus. Bei verschiedenen Pflegefamilien, wieder im Armenhaus, wird wirklich durchgereicht, immer und immer wieder. Und sie hat aber schon recht früh, zeigt sie großes Talent bei der Jagd. Also mit 5 Jahren erlegt sie schon mal ein Eichhörnchen mit dem Gewehr von ihrem Vater. Und das macht sie dann später auch tatsächlich zu einer Karriere. Also sie nimmt dann irgendwann an Schießwettbewerben teil und wird sogar in ihrem County irgendwann ausgeschlossen, weil die Männer einfach keine Chance gegen sie haben. Also schießt alle in Grund und Boden im besten Sinn des Wortes. Ich wollte gerade fragen, aber wie kannst du denn als Frau denn Schießkunst finanziell ausschlachten, sage ich jetzt mal, weil Militär und Co. bist du auf jeden Fall raus. Genau, also ich meine, Jagd ist ein Teil, wo sie dann auch bei den ein oder anderen Pflegefamilien oder auch dann bei ihren Familien für einen Teil des Unterhalts sorgt. Aber ja auch interessant, dass sie das wieder darf. Aber tatsächlich habe ich am Wochenende im Playboy ein Special gelesen zum Oktoberfest, weil das ja eigentlich wäre. Achtung, Moment. Einfach Punkt. Und ist euch bewusst, dass der Buffalo Bill mal zu Gast beim Oktoberfest war? Nein. Nein. Den haben die quasi zu Beginn des Oktoberfests als Sensation mal rüber geschippert. Aber ist dir bewusst, dass sie letzten Endes mit Buffalo Bill auf Tour war? Ernsthaft? Ja. So. Der Buffalo, der war ganz schön unterwegs. Jetzt hast du 2, 3 Bullet Points übersprungen, aber Bullet Points. Aber naja, die Männer schließen sich von den Schießwettbewerben aus, weil sie keine Chance haben, was schon auch irgendwie ein bisschen unfair ist. Aber es gastiert dann irgendwann ein Zirkus in der Nähe, 1881. Und dieser Zirkus hat einen Showschützen, Frank Butler. Und der hört von dieser Annie Oakley und reist dann extra quasi von diesem Ort, wo der Zirkus ist, zu ihr, um dann irgendwie sich das wirklich vor Ort anzuschauen. Oh, bitte sag mir sowas, dass er schmeißt irgend so 10 Münzen hoch, schießt in die Luft und trifft eine und dann schießt sie auch noch einmal und trifft aber alle 5 auf einmal. Stell dir das gerne so vor, ich glaube ganz sowas nicht, aber sie stellt auch ihn tatsächlich ziemlich in den Schatten mit ihrer Schießkunst und er nimmt sie erst unter Vertrag und dann führt er sie noch zum Altar, wie es halt auch dann so oft ist und macht sie wirklich aber auch zum Star, also seiner Show und dann später weiterer Shows und irgendwann ist auch sie der Star und er nur wieder der Sidekick. Zeitweise tourt sie an der Seite von Buffalo Bill, den sie auch Abend für Abend in Grund und Boden schießt. Ja. Sie schießt einarmig, zweiarmig vom Pferd, später auch vom Fahrrad aus, mit Spiegel über die Schulter, aus extremen Entfernungen. Bei einem Ausdauerschießen trifft sie 4.772 von 5.000 Glaskugeln. Was, ich weiß gar nicht, wie lange sie da geschossen hat. Ja. Und angeblich schoss sie auch dem deutschen Kronprinz Wilhelm, später Kaiser Wilhelm II., mal die Fluppe aus dem Mund. Legend tells. Ich weiß nicht so recht. Aber Fluppe ist ein Wort, was ich echt schon lange nicht mehr gehört habe und was ich echt sehr gern mag. Ja, sie tourte auf der ganzen Welt, sogar im Vatikan und war zeitweise so berühmt, dass man sie in London auf der Straße erkannt hat. Mhm. Also Weltruhm, würde ich sagen. Über sie wird das Musical Annie Get Your Gun geschrieben. Und gibt es nicht auch einen Jamie? Aerosmith Song? Ja, yeah, das heißt aber Jamie's Got a Gun, oder? Ja, das hätte jetzt aber auch gepasst, wenn es Annie's Got a Gun. Aber es ist Aerosmith, ne? Yeah. Ja. Nee, hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Aber das Musical ist tatsächlich über sie. Ja. Kennst du dieses Musical? Weil das habe ich persönlich nicht gehört. Okay, gut. Nein. Sie wurde verehrt, vergöttert, angehimmelt und besonders witzig ist ein französischer Graf, der sich unsterblich in sie verliebt und ihr einen Heiratsantrag per Brief schickt. Und darin mit Selbstmord droht, wenn sie den ablehnen sollte. Aber sie ist doch schon verheiratet. Sie schießt dann auch dem Bild eine Kugel zwischen die Augen, schickt es zurück mit den Worten respektvoll abgelehnt. Die Menschen sind einfach so unglaublich, dass, also wir hatten am Wochenende, ein Männerwochenende, es hat 3 Grad gehabt im Sommer, Ende Sommer, deswegen habe ich eben besagten Artikel über das Oktoberfest zum Beispiel gelesen und auch eine Dokumentation über die 80er Jahre das gesehen. Das macht ja so an einem Männerwochenende. Und die, naja, es war, okay. Es hat geregnet wie Sau, wir konnten nichts machen, so, keine Ahnung. Aber, Rückblick auf die 80er Jahre, der Erfolg der Schwarzwaldklinik. Auf jeden Fall muss ein Produzent irgendwie zu einem Schauspieler irgendwas gesagt haben, so ungefähr, dass er heute eine Bewerbung gekriegt hat von dem Arzt, der fragt, ob man hospitieren kann, so ungefähr, in der Schwarzwaldklinik, weil er so begeistert ist. Und dann sagt er, es kann ja nicht sein, dass einer so doof ist. Und dann so, ja, du hast ja keine Ahnung, und führt ihn quasi in die Gemächer des ZDF. Und da waren stapelweise, körbeweise Bewerbungen, ernst gemeinte Bewerbungen von echten Ärzten und echten Pflegern, die quasi in der Schwarzwaldklinik sich beworben haben. Wow. Und so viel zum Thema. Ja. So viel zum Thema. Naja, Annie jedenfalls blieb immer Dame, zeigte eigentlich auch nie so richtig feministische Tendenzen, aber war natürlich in ihrem besonderen Sport doch ein Idol für Frauen in der Zeit. Sie hat auch in Sportclubs dann 15.000 Frauen das Schießen beigebracht. Sie hat sich sozial engagiert, sie hat für das Rote Kreuz gespendet und hat damit schon auch irgendwie die Welt ein Stück besser gemacht. Ja, ein deutliches Zeichen gesetzt, ja, in irgendeiner Form. Bin jetzt nicht so mega der Fan, irgendwie Schießen zu beizubringen. Ja, ich meine, weil klar kannst du es zur Jagd benutzen und was, aber irgendwie so, ich finde jetzt Waffen nicht so das Allergeilste der Welt oder so, aber ich verstehe die Sache auch, und es ist ja auch. Muss man auch kritisch sehen, finde ich auch vollkommen legitim. Ja. Viel schlimmer als Waffen finde ich den Kontext, in dem die halt oft in Deutschland stattfinden, in diesen erzkonservativen Schießvereinen. Oh Gott, ja. So, das ist so eine ganz schlimme Szenerie, weil der. Das hatten wir auch schon mal drüber, ne? Der Sport an sich, das hatten wir auch schon mal, ich erinnere mich. Aber der Sport an sich ist eigentlich echt interessant ja, und spannend. Ja, weil du diese Konzentration und sowas. Genau. Ist schon spannend, das stimmt. Und, aber ja, ich habe auch irgendwann, habe ich ja schon mal hier gestanden, dass ich auch mal in einem Schützenverein aktiv war, aber ich habe dann den Verein nicht mehr ertragen und das Umfeld nicht mehr ertragen. Der Sport wäre es gar nicht gewesen. Naja, ihr Ehemann Frank Butler ist irgendwann nur noch Assistent und Halter von verschiedenen Zielen, zum Beispiel Äpfel auf dem Kopf, Zigarette im Mund, sowas in der Art. Und 1901 beendet leider ein Zugunglück ihre Karriere. Trotzdem stellt sie danach mit 62 noch den Frauenweltrekord im Schießen auf. Und Sekunde, was für ein Zugunglück. Ja, es gab ein Zugunglück. Details habe ich jetzt. Und hab ich da wurde sie verletzt. Und deswegen konnte sie nicht mehr so gut schießen, oder? Sie konnte, glaube ich, nicht mehr so lange einfach irgendwie auch dann anstrengende Shows, sowas konnte sie halt nicht mehr. Aber sie konnte schon noch schießen und sie hat noch einen Rekord aufgestellt und 100 Tontauben in unmittelbarer Folge abgeschossen. Das also ist ohne, ja so nebenbei, ohne Probleme machen. Das hätte ich ja mit dem Dominik mal fast gemacht, Tontaubenschießen, erinnerst du dich noch? Yeah. An diesen brutalen Tag im tiefsten Winter, wo wir, ich weiß nicht, 2 Stunden im Verkehr, nee, du bist irgendwann umgedreht und ich bin dann noch hingefahren, aber es hat ewig gedauert. Ja, das war ungefähr der gleiche Wintereinbruch, wie ich jetzt eben von meinem Männerwochenende zu berichten habe. Ja, so, und niemand am Ende des Tages an. War ich alleine beim Tontaubenschießen, auch ein sehr interessanter Sport, wie ich finde. Und ich hatte 2 Wochen lang hier so einen richtig fetten blauen Fleck in der Schulter. Ja. Weil man das echt auch unterschätzt. Naja, 1922 überlebt sie noch einen Autounfall und 1926 stirbt sie dann an Anämie. Woraufhin ihr Ehemann Frank aufhört zu essen und wenige Tage nach seiner Frau stirbt. Aber weil wir jetzt die ganze Zeit irgendwie die Connection hergestellt haben, dass Heirat ist gleich Ausbeutung, das deutet ja darauf hin, dass das nicht immer so war. Nicht immer, genau. Und ich habe noch eine Connection erstellt. Ultimate Frisbee mit einem Schützen aus der Entfernung quasi zusätzlich, das fände ich ziemlich witzig. Das ist so Ultimate Frisbee-mäßig eine Tontaube wirfst. Ultimate Frisbee, ja. Yeah. Dass du nicht nur gegen die gegnerische Mannschaft. Dass du quasi anstatt einem Torwart einen Schützen hast. Ah, interessant. Ich mag, wie du denkst. Naja, ja. Auch wenn sie schon gestorben sind, amüsieren sie uns noch heute. Oh. Das ziehe ich jetzt durch. Schön. Ich habe noch eine fantastische Geschichte heute gelesen. Die habe ich jetzt nicht mehr untergebracht. Aber eigentlich hatte ich noch vor, einige dramatische Zirkusunglücke hier mit reinzubringen. Fand aber, es hat nicht gepasst, weil das war jetzt, ich wollte hier das Scheinwerferlicht quasi des Zirkus auf das eine Thema lenken. Aber ich habe eine echt abgefahrene Geschichte gelesen von das waren ein paar so Zirkusbrüder, jetzt habe ich den Namen leider nicht mehr parat, die auch ziemlich abgefahrene Stunts irgendwie gemacht haben und wo es auch immer mal wieder Unglücke gab. Und einer hat sich mal ziemlich schwer verletzt und konnte dann auch nicht mehr so richtig teilnehmen an der Show. Und das hat dann ihn in ziemliche Depressionen gestürzt. Mhm. Und er war dann irgendwann, galt er als suizidgefährdet und wurde in eine Zelle gesperrt quasi für Suizidgefährdete. Also wo dann irgendwie auch nichts war, womit man sich irgendwie hätte, weiß, keine Schnürsenkel, kein Dings. Und er hat dann Selbstmord begangen, indem er einen halben Salto auf ein Abwasserrohr gemacht hat, sodass er mit dem Kopf auf dem Rohr landet. Gott. Und das aber mehrmals. Also so, man schätzt 5 bis 12 Mal. Puh. Was für ein schönes Ende. Gut, ne? Ja. Ich muss dir gestehen, ich fand ja heute sehr nett, dass meine Wenigkeit und Dominik's tatsächlich gerade auf so zwei Kinostühlen sitzen und dich so ein bisschen als Leinwand angucken. Wie hast du mich genannt? Leinwand. Die meinen A jetzt schon schweizerisch droppen, werden wir jetzt auch noch die Österreicher ein bisschen mehr einplanen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir sagen tschüss. Ciao. Adieu. Au revoir. Arrivederci. Arrivederci. Das ist so wie Gnocchi und Espresso. Und das war Ach, das Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ist das hier Satire oder ist das ernst gemeint? Was meinst du? Das ist ein Poster von einer Organisation, die da angeblich heißt National Crime Agency. Und es ist so ein Informationsblatt für Eltern, auf was man denn achten soll bei dem Computer der Kinder. So was da drauf installiert ist. Wenn Linux drauf ist, dann sind die Kinder wilde Hacker und so. Ne? Wenn Kali Linux drauf ist, es wird oft für Hacking benutzt. Wenn ein Tor-Browser drauf ist, das ist fürs Dark Web. Virtuelle Maschinen können Operating Systems verstecken, wie zum Beispiel Kali Linux. Ja. Discord ist natürlich auch ganz fies, ja, weil da werden oft Hacking-Tipps geteilt. Metasploit, ja, Penetration-Software. Ja. Also ich weiß nicht, ist das ernst? Naja, also Kali Linux kannst du wirklich schön zum Hacken verwenden und vor allem kannst du wirklich Sachen reinstecken. Den Wahrheitsgehalt zweifle ich mit keinem. Ich glaube aber deswegen, also wenn es Satire ist, dann ist es natürlich deswegen sehr lustig. Ich sehe es ja nicht von hier aus vernünftig. Ja, also es hängt hier sicherlich ironisch, aber klar. Ich frage mich, ob es das wirklich ich hänge hier ironisch. Ah, wie schön. Also ich bin ja tatsächlich sehr gespannt auf die Postproduktion, ob der Klang anders ist. Ja, dann hoffen wir mal, dass die Post sich nicht verspätet. Die Christel von der Post. Die Magst du mal deine Flasche noch kurz hier droppen, Philipp? Deine Flasche Was droppen? Nein, das ist nicht meine. Das ist hier, die hat jemand hier vom K40G stehen gelassen. Wer wissen möchte, was es mit der Flasche genau auf sich hat, das ist ein Experiment nachgebaut aus dem Podcast Methodisch Inkorrekt. Eine Flasche, die Alkohol enthält, Wasser. Und dann machen wir es doch mal auf und zweierlei. Mal, oder? Naja, ich vermute eher, das ist so nicht genießbarer Alkohol. Und die Flasche beinhaltet Was zudem noch. Was für ein Alkohol soll das denn sein? vergällt halt. Zweierlei Arten Bügelperlen. Aber warum Bügelperlen? Sind das irgendwelche speziellen Bügel? Das sieht nicht aus wie Bügelperlen hier. Das eine schon, das andere. Ja, es kann auch sein. Also, es sind halt zwei unterschiedliche Boppel aus Plastik, die zwei verschiedene Farben haben und die aber unterschiedliche Mengen an Luftanschluss oder Auftriebskraft haben, sodass die einen auf Wasser schwimmen. Warte mal, nee, Sekunde. Die einen sinken. Nein, das war schon richtig. Die einen schwimmen auf Wasser und die anderen sinken in Alkohol. Sodass, wenn man das Ganze mischt, dann sind natürlich auch die Perlen durchmischt und Wasser und Alkohol sind durchmischt. Aber stellt man das Ganze hin, trennt sich das Ganze in relativ kurzer Zeit. Der Alkohol setzt sich oben ab, das Wasser unten und dementsprechend trennen sich auch die Perlen, sodass die einen eben, die hier in dem Fall dunkelblauen unten liegen bleiben. Wenn die und sich die trennen, hellblauen der zerreißt mir das Herz. Ja, aber keine Minute später vereinen sie sich wieder in der Mitte, weil ja der Alkohol und das Wasser sich wieder relativ schnell trennen. Ich verstehe aber trotzdem nicht, warum die unten, warum das ist das, mein Physikwissen. Ja, das ist so wie eine. Du lässt es nicht zu. Das ist halt wie zwei unterschiedliche Bojen, die unterschiedlich viel Kraft nach oben produzieren. Die einen haben halt, also wenn da jetzt zum Beispiel Luft drin ist, dann haben die halt weniger Lufteinschluss oder haben eine größere Gewicht. Ja, aber die schließen ja quasi gar keine Luft ein, weil die sind ja oben und unten offen. Ja gut, dann ist es halt Plastik. Das eine schwimmt halt auf dem Wasser und das andere nicht. Beziehungsweise in dem Fall im Alkohol. Also die einen sinken lustig, im Alkohol und die anderen steigen im oben Wasser. Oben und unten klar ist und in der Mitte ist es trüb und da nähern sie sich jetzt Genau, weil das eine ist wieder das reine Wasser und das andere ist wieder der reine Alkohol. Ich frag mich, ob Josh jetzt erst recht schläft oder ob wir Josh jetzt interessiert haben. Ja, ansonsten hört in methodisch inkorrekt, da erklären die das. Ja, die wissen das besser als wir. Ich finde es eh schön, das genauso sah mein Zimmer früher aus. Wirklich? Ja, ich hatte so eine riesige Werkbank und da stand nur Computerkrempel. Ich finde es so schön, wie viel hier allein baut. Also, dass es hier allein diesen Schupper gibt, mit diesen ganzen Arduino-Bauteilen und Sensoren und so. Und ach, mir geht da das Herz auf. Ist so schön. Solange es nur das Herz ist und nicht die Hose, bin ich zufrieden. Ja. Na dann. Gute Nacht, Josh.